Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Podcast-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, es ist einige Tage, wäre untertrieben. Genauso wäre Wochen, eigentlich sogar Monate wäre untertrieben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir einen Flashback-Podcast zu WrestleMania rausgehauen. Und es hätte sein können, dass wir uns wieder auf Rumble oder vielleicht sogar wieder bis Mania vertagt hätten mit dem nächsten Flashback, wenn nicht Weihnachtszeit wäre und wir ein Versprechen einlösen wollen. Wir haben, ist glaube ich über ein Jahr her, dass wir immer wieder bei unserem Wochenrückblick die Frage bekommen hatten, könnt ihr nicht mal Backlash 2000 reviewen? Und zuerst dachte ich, Mensch, wie soll man das denn machen? Ist jetzt ja auch nicht so die größte Show ever. Wurde dann so ein Running Gag und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und es ist aus dieser komm, wir machen das jetzt Kiste viel mehr geworden, als ich mir das, also zumindest bei mir, viel mehr geworden, als ich mir das im Vorfeld, sag ich mal, habe träumen lassen. Denn wir können tatsächlich, und das machen wir auch, jetzt das Ganze nicht nur, oder wir müssen es nicht nur als ein Flashback-Podcast aufziehen. Wir wollen eben noch einen Tick weitergehen und machen jetzt, sag ich mal, eine grundsätzliche Sichtweise dahingehend, dass wir jetzt wirklich mal ein Vierteljahrhundert ins Land ziehen lassen und sagen, was sagt Flashback 2000 aus im Vergleich zu WWE 2025? Also quasi ein Blick auf die jeweiligen Wrestling-Philosophien, auf die jeweiligen Produkte 2000 und 2025. Das habe ich mir, wie gesagt, als ich mir die Show zum ersten Mal angeguckt habe, nicht so ausgedacht, dass ich das so machen würde oder dass wir es so machen würden. Aber ich bin mir sicher, dass es meinen drei Mitstreitern da jetzt nicht, mit Streitern, da nicht viel anders gegangen ist. Es drängt sich geradezu auf, diesen großen und ganzen Vergleich zu machen. Denn die Show hat so viele Facetten, finde ich, offenbart, die gerade da ja danach schreien oder da dazu fordern, Mensch, macht bitte mal einen Vergleich damals und heute. Und das machen wir jetzt einfach auch. Das heißt, wir werden gleich mit insgesamt, wir werden vier Leute sein, in ein ja grundsätzliches Gespräch eintreten und da diese Vergleiche eben herstellen, um danach nochmal die einzelnen Matches durchzugehen, soweit das eben nicht im Allgemeinen Gespräch schon passiert ist. Ja, und damit will ich auch gar nicht viel weiter rumreden. Wir haben das ja auch im Vorfeld, rede ich immer viel zu viel. Deswegen kommen wir gleich zu den zur Präsentation unserer heutigen Mitstreiter. Der erste ist, glaube ich, keine allzu große Überraschung, denn wir haben es in den letzten Wochen im Wochenrückblick immer wieder schon zum Thema gemacht. Deswegen heiße ich ihn mal als erstes standardmäßig willkommen. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich auch auf diese Review. Es war wirklich ein auch für mich sehr, sehr interessante Pay-Per-View, einfach auch, weil er noch ein paar Jahre vor meinem offiziellen Wrestling-Fan-Dasein aufgetreten ist. Und da konnte ich schon viel aufnehmen und ich bin echt gespannt, was dann in der Diskussion beizutragen ist und auf welchen gemeinsamen Nenner wir kommen oder mehrere. Ich gehe da schon noch von ein paar aus. Richtig cool, dass es auch dann funktioniert hat. Ist ja immer auch schwierig zu organisieren. Deswegen habe ich da auch nicht mehr dran geglaubt. Aber da sieht man mal, dass es sich auszahlt, wöchentlich bei uns in den Kommentaren zu hinterlassen, dass man den Pay-Per-View XYZ gerne gereviewt haben möchte. Deswegen Träume werden wahr bei Wrestling-Infos. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ja, so manche zumindest. Also wir können jetzt ja Chris den Ladies Man jetzt nicht überall durch ganz Deutschland schicken. Da kommen wir an unsere Grenzen. Aber so manche Träume auf ganz bescheidenem Niveau können wir verwirklichen. Ja, vielleicht auch so manchen Albtraum. Ja, Chris hat schon gesagt, das war jetzt nicht die Zeit, in der er zum Wrestling gekommen ist. Und es war auch nicht die Zeit, wo ich Wrestling schon wieder intensiv verfolgt habe. Wir haben aber einen dabei, der in der Zeit schon voll und ganz dabei war und insofern jemanden, der diesen Vergleich auf der einen Seite noch deutlicher, sag ich mal, beschreiben kann und auf der anderen Seite ihn vielleicht auf eine andere Art und Weise wahrgenommen hat, weil es für ihn eher so eine Art fließender Übergang war in dieser ganzen Zeitspanne, weil er das Wrestling-Produkt ja schon sehr, sehr lange verfolgt. Ihr kennt ihn aus unseren Flashback-Formaten und ich heiße ihn jetzt mal herzlich willkommen aus Lübeck, unser Thorsten in Lübeck 007. Was? Flashback, nicht Mania? Ich bin verwirrt. Hier, wo bin ich? Ah, hier. Ja, nee, Backlash 2000, ach, das war eine schöne, die gute alte Zeit. Ich möchte meinen Fluxkompensator springen und dahin zurück. WWF war damals so schön. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ich glaube, du sprichst aus, was manchen von uns da tatsächlich ja auch durch den Gedankengang gegangen ist. Und wir haben auch eine dritte Person noch dabei. Auch diese Person kennt ihr, glaube ich, auch schon von unseren WrestleMania. Flashbacks ist da auch schon längere Zeit dabei. Ihr kennt ihn aber auch aus unserer Talkrunde, wo wir auch nicht nur mit, Teammitgliedern und Brando unterwegs sind, sondern wo ihr eben auch mit bei uns Fragen und Antwort dabei sein könnt. Und beim Flashback ist er eigentlich auch schon fest zum Inventar dazugehörig. Deswegen heiße ich sehr abwechslungslos, wie ich das jetzt gerade mache. Herzlich willkommen in Rodeck, unseren Rodeck. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich jetzt auch wieder dabei zu sein. So schön in der Weihnachtszeit. Da lässt sich doch gut über alte Pay-Per-Views reden. Und ich finde, der User, der sich das damals gewünscht hat, hat auch eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Zeit-Epoche erwischt, um dass wir da mal über alles ausführlich reden können. Ja, also ich habe jetzt zwischen oder in dieser Anmoderation schon in den kurzen Kommentaren, die ihr gegeben habt, bei Thorsten war es sehr deutlich, bei Chris, mir und Rodek war es, finde ich, auch so ein bisschen zwischen den Zeilen anhörbar. Mit Backlash 2000 haben wir, glaube ich, eine Ära von WWE erwischt, die bei vielen Fans so die nicht nur Nostalgie pur, also Nostalgie ist ja um der Nostalgie willen schon interessant, aber die tatsächlich nicht nur mit nostalgischer Wehmut gesehen wird, sondern auch aus ganz vielen anderen Perspektiven mit Wehmut gesehen wird. Da wollen wir gleich in den Details drüber sprechen. Und es ist auch, finde ich, nicht nur eine Show, die in diese Ära sehr gut passt. Ich finde, und da haue ich jetzt gleich mal zu Anfang quasi schon das Fazit raus und würde dann gerne mal die Reihe rumgehen. Ich finde tatsächlich, es war in mancherlei Hinsicht, ich würde sagen in vielerlei Hinsicht, eine bockstarke Wrestling-Show. Also wir können es gleich noch aufdröseln, warum ich das oder warum ihr es vielleicht auch genauso oder anders gesehen habt. Aber erstmal frisch von der Leber weg, ich fand das Ding durch die Bank weg stark. Das In-Ring-Produkt fand ich wirklich besser, als ich es erwartet hätte. Und was für mich so in die Augen springt, war, die Show ging 2 Stunden 45, aber sie fühlte sich länger an und es hatte einen Grund. Es gab wirklich nur Wrestling-Promo-Interview, ein bisschen Geschichte zu den einzelnen Matches und dann ging es Schlag auf Schlag. Wenn man sich das heute anguckt, boah, dusselige Hype-Videos, Werbung zerstückelt, jetzt der Hauptsponsor, Snickers, Slim Jim, wer auch immer da rumtüdelt mit irgendwelchen Energy-Drinks, das killt das Ding. Und es ist es macht so deutlich, und das ist für mich auch schon die Punchline, sorry, jetzt habe ich gerade so ein bisschen in Rage geredet, die das Ganze vorwegnimmt. WWE ist heute eine Marke, die verkauft wird, die sich präsentiert und wirklich Wrestling, ja, wie soll ich sagen, als Mittel zum Zweck fast schon sieht. Ich übertreibe jetzt auch und ich will auch nicht zu weit übers Ziel hinausschießen, aber ich komme nicht drum rum, in diese Richtung zu gehen. Das ist wirklich krass am Sellout, am Platzieren der Marke, am Melken des Franchise. Natürlich auf wrestlerisch sehr, sehr starken Niveau. Aber ich finde, wenn man sich diese Show anguckt, Backlash und WWE 2025, irgendwas, so war mein Eindruck, ist auf dem Weg in die Gegenwart liegen geblieben. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. So diese Magie. By the way, da war auch nicht alles toll bei Backlash. Ja, also Chris hat es mal so schön gesagt, die Attitude-Ära altert wirklich nicht gut. Und wir haben auch, finde ich, gerade bei Backlash gesehen, dass und warum man da über manches durchaus streiten kann, was Inszenierung insbesondere der holden Weiblichkeit angeht. Aber wenn wir jetzt erstmal diese Teils und die PC-Sachen, meine ich jetzt gar nicht negativ, weglassen. Ich gebe mal rüber nach München, Chris. Für mich war es eine bockstarke Show. Ja, also für mich Ja, was für mich sehr interessant war, wie ungewohnt eine sehr lange Matchcard ist bei einem Pay-Per-View, der nicht WrestleMania oder SummerSlam heißt. Weil ich tatsächlich echt schon sehr gewohnt bin, Triple H strikte 4 bis 6 Matches-Ära und meistens eigentlich nur 5, also 6 ist dann auch sehr selten. Aber trotzdem, was mich auch direkt überrascht hat, wie schnell es schon damals eigentlich war im guten Sinne. Also heute ist ja klar, muss alles schnell gehen, wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Aber ich fand es hier, wie du schon richtig gesagt hast, es kam einfach nur Match, Segment, Match, Segment, Match, Segment. Und die Segmente waren ja nicht lang. Also da Backstage einfach McMahon, Family und Triple H mit Stephanie oder Eddie und China in der Limousine. Das war einfach ein so schönes Tempo. Klar, jetzt ist es vielleicht ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, ob es damals, wenn man es live geschaut hat, Werbung gab. Das kann ich jetzt nicht verifizieren. Keine Ahnung, ob wir da jetzt dem Ganzen unfair gegenübertreten. Aber ich glaube schon, dass man damals auf so viel Werbung, du hast schon angesprochen, was wir heute haben. Es wird Werbung gemacht für Ria, es wird Werbung gemacht für Energy Drinks, Essen, Autos, was auch immer, Prime, wie sie alle heißen. Ja, und das killt, aber klar, das ist ein ganz anderes Thema, warum WWE das macht und wahrscheinlich auch weiterhin machen wird. Und ja, klar, was natürlich mir irgendwie einfach gut gefällt, sind so Kleinigkeiten. Die Stage, keine Ahnung, es ist nicht viel, aber diese Zacken, die runter Bäumen baumeln, ich weiß nicht, das ist irgendwie schon genug Kreativität für mich, wo ich sage, boah, ich vermisse das. Diese Stages heute sind alle so nackt und kühl. Und ohne Kreativität, SummerSlam und Mania ausgenommen, beziehungsweise eigentlich nur Mania. Und das Raue gefällt mir, das Schmutzige noch damals. Und ich meine jetzt nicht die Darstellung der Divas, der Frauen oder die Verharmlosigkeit der Verletzungen und der Drogenkonsum, Steroide, was auch immer, sondern wirklich einfach dieses, ich kann es nicht anders sagen, das Raue, das Schmutzige, das Harte, das rockige Produkt. Das schnelle, harte, rockige, raue Produkt von damals. Irgendwie hatte das was. Hat mir wirklich gut gefallen. Und klar, mit einer Portion Nostalgie wird der Pay-Per-View besser. Im Nachhinein werden es einzeln durchgehen. Da gab es natürlich ein paar Stinker, würde ich sie nennen. Aber alles in allem, ich würde sagen, dieser Pay-Per-View in dem Format schlägt wahrscheinlich jeden Pay-Per-View des letzten Jahres. Also bis vielleicht auf eine Ausnahme. Aber sonst bin ich mir da absolut sicher für mich persönlich. Und ja, ich bin wirklich auch gespannt, wie die anderen das sehen. Und vor allem finde ich es cool, da bin ich jetzt ein bisschen Egoist, wie es wirklich für Leute war, die das auch so live verfolgt haben. Ja, in der Vorbesprechung habe ich schon ein paar tolle Informationen bekommen von Rode, die er hoffentlich auch in der Aufnahme jetzt präsentiert. Das ist natürlich für mich sehr, sehr interessant und spannend. Und da freue ich mich natürlich jetzt auf die Meinungen der anderen. Bevor ich gleich die beiden anderen ins Spiel bringe, ganz kurz mit einem Wort, wie würdest du die Show umschreiben? Wer ich? Mhm. Mit einem Wort. Mhm. Also im Sinne von schlecht, geht so, gut, großartig, so in die Richtung. Großartig nicht, aber was ist so unter großartig? Eine sehr gute Show. Sehr gut, ja genau, sehr gut hätte ich als nächste Kategorie auch. Mhm. Ja, ich würde auch bei sehr gut, locker sehr gut. Also ich wüsste nicht, ob ich sehr, doch sehr gut, weil großartig dafür, hast du schon recht, waren einige Matches nicht überragend genug in Anführungszeichen. Genau, so würde ich es auch sehen, ne? Aber sehr gut, würde ich auch definitiv sagen. Ja, da kommen wir zu Thorsten, der zu der Zeit ja schon längst im Spiel war. Und natürlich die ganze Show auch im ganz anderen Kontext einordnen kann. Deswegen gebe ich dir sehr gerne jetzt das Wort. Vielen Dank. Ja, also zu der Zeit war ich schon 10 Jahre dabei. Hat ja 1990 angefangen zu schauen. Ja, ich muss sagen, als ich mir das hier im Network dann angemacht habe, es war gleich wieder dieses wohlige Gefühl von damals und die Show lief fluffig weg. Und was mir am besten gefallen hat, jetzt neben diesem rauen, was man ja jetzt in der PG-Ära jetzt gar nicht mehr hat, die Fans. Die waren nicht gleichgeschaltet wie jetzt. Sie wurden nicht durch irgendwelche Einspieler von außen überdeckt und sie hatten Schilder, Schilder, Schilder, nichts als Schilder. Das gibt's heute ja gar nicht mehr. Und das macht mich auch ein bisschen traurig, weil das sah so genial aus. Entschuldigung, ich hatte mich gerade gemutet und war da nicht schnell, mich dabei zu enden. Ja, du hast da schon die Fanreaktion angespielt. Da würde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf tatsächlich eingehen. Gleichgeschaltet ist natürlich ein politisch gewagter Begriff, aber wir wissen, glaube ich, alle, wie du es meinst. Wir haben ja auch oft Chris und ich sagen immer erzogen. WWE hat die Fans sehr, sehr gut erzogen. Ja, so könnte man das auch sagen. Aber damals hatten sie noch ihren eigenen Kopf. Genau, in diese Richtung hast du es natürlich auch dann gemeint, vollkommen klar. Roddick, ich bin ja mal gespannt. Ich war bei der Vorsprechung leider nicht da, weil ich noch so ein paar andere Sachen um die Ohren hatte. Deswegen bin ich jetzt umso gespannt. Chris hat ja jetzt da wirklich einen krassen Cliffhanger und einen Teaser da rausgehauen. Bitteschön. Ja, vielen lieben Dank. Ja, die Sache ist die, ich habe das halt alles noch auf VHS. Ne? Früher liefen die Pay-Per-Views von 99 und das komplette Jahr 2000, die waren frei verfügbar auf TM3, was dann später zu 9 Live geworden ist. Und dementsprechend habe ich dann hier auch nochmal eine Kassette rausgekramt, habe mir die schon reingeschoben und habe dann natürlich nicht das, wie das beim Network ist, dass das WWF-Logo zensiert ist und so weiter und so fort. Also ich konnte es praktisch wirklich gucken, wie es damals lief. Und das habe ich dann hier als Vorbereitung nochmal gemacht, um mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und ja, das ist einfach schön. Werbung gab es keine. Sicherlich, also im TV, im Free-TV, hast du natürlich deine Werbung gehabt. Die müssen ja auch ihr Geld machen. Aber sonst lief das Ding einfach so durch. Du hattest Wrestling, du hattest Promos, ein paar Videos, wieder Wrestling und so weiter. Du hattest, wie du es am Anfang erwähnt hast, kein Sponsoring oder es wurde noch nicht mal es gab nicht mal eine Werbung für einen kommenden Pay-Per-View. Ich glaube, der Pay-Per-View danach wäre sogar Insurrection gewesen in England. Da haben sie nicht einen Clip von gebracht. Und ja, die Zeit ist insofern interessant, als dass wir natürlich noch keine PG-Era hatten, die hat 2008 angefangen. Und wie Thorsten auch schon erwähnt hat, ja, du hast sehr viele Schilder im Publikum, was natürlich als Zuschauer auch schon mal ein bisschen hinderlich sein kann, wenn dann die Person vor dir so ein 2x2 Meter großes Schild in der Hand hat. Und naja, aber generell, ihr habt es in den Podcasts öfters mal erwähnt, ich bin mal so frei und greif's mal vorweg, ja. Die Entrance Music. Ne? Du hast viel bessere Entrance-Music. Ihr sagt es im Weekly Podcast immer mal wieder. Ja, die Entrance-Music der aktuellen Worker ist, naja, nicht so gut, sagen wir es mal, und hat keinen Wiedererkennungswert oder wenig Wiedererkennungswert, sagen wir es mal. Und wenn wir dann gleich irgendwann mal in die Card gehen und das geht gleich los mit Run DMC, da bist du natürlich auch schon direkt dabei. Ne? Und das hat alles einen riesen Spaß gemacht. Die Show war kurzweilig zu schauen. Und ja, mit 9 Matches auf der Card kann man sich darüber definitiv nicht beschweren. Gut, die Matchzeiten ist eine andere Sache. Aber generell, ich gehe so weit und sage, das Backlash 2000 zeigt sehr eindrucksvoll, was man mit einem Pay-Per-View machen konnte, nachdem WrestleMania gelaufen ist. Viele gehen sogar so weit und sagen, es ist die bessere WrestleMania 2000. Wenn man sich das mal so ein bisschen im Netz auch durchliest und so. Und wenn man dann da damals schon drin war, so wie Thorsten und ich das auch waren, und kann das dann jetzt heute noch mal schauen, ist es einfach wunderschön und macht Spaß. Du hast eben gerade TM3 angesprochen. Ich erinnere mich dunkel, dass das so eine interessante Phase war, wo WWE auch im Free-TV auf TM3 lief, ne? Hier in Deutschland. Korrekt. Ja, und da liefen die Pay-Per-Views dann quasi auch nicht live, aber dann irgendwie, was weiß ich, ein bisschen später mit ein bisschen Werbung logischerweise natürlich, ne? Genau, das Ganze lief dann, ich glaube, eine Woche versetzt. Also wenn jetzt der Pay-Per-View sonntags lief, dann konntest du das den nächsten Samstag auf Sonntag schauen oder Sonntag auf Montag. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber es lief dann auch natürlich nachts, weil kein PG, ne? Und dann hast du halt eine normale Fernsehwerbung gehabt und das war's, ja. Aber das fand ich nämlich auch interessant, als du das eben angesprochen hast. Klar, Logo TM3 muss Werbung schalten, ist ja völlig klar. Aber wenn man sich das, sag ich mal, ich habe es auf dem WWE Network jetzt geguckt und in einem Stück, ja besser gesagt in zwei Etappen müsste man sagen, aber quasi dann eben mehr oder weniger in einem Rutsch durch, wenn auch geteilt, auch wenn das sich widersprüchlich gerade anhört. Da war jetzt, wenn du das Ding damals als Pay-Per-View in Amerika geordert hast, also geh mal weg vom deutschen Markt, wo es dann ja über TM3 als Anbieter verfügbar war, die es dann mit Werbung natürlich gebracht haben. Ich glaube, das müsste man jetzt mal jemanden fragen, der es in Amerika damals geguckt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Amerika das Ding als Pay-Per-View genau so damals über die Bühne gegangen ist, ohne Werbung, ohne irgendwas. Und ich fand das so unglaublich erfrischend. Also erfrischend ist für mich sowieso ein Wort, das bei diesem Pay-Per-View so unglaublich gut passt. Und ich weiß gar nicht, was ich rausnehmen soll. Roddick, du hast ja schon gesagt, die Entrance-Themes. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Da gibt's ja, also ich fand sogar Hunters Musik ganz interessant. Das war ja noch die uralte, die jetzt ja gar nichts mit dem von Lemmy gesungenen Theme zu tun hat. Das war so ein bisschen so D-Generation X-Krams, glaube ich. Aber die waren alle irgendwo cool, muss man sagen. Auch die alte von Edge und so, das war alles schon irgendwie mit Wiedererkennungswert und so weiter. Was ich aber fast noch interessanter fand, und da würde ich wieder den Ball zu Chris spielen, weil wir da eben immer drüber sprechen. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, dann gleich reinzugrätschen oder euch einzubringen, klar. Chris, die Promos. Also, meine Güte, das wirklich, es ist auch vollkommen egal, wer da die Promos. Gut, das hast du natürlich auch, wenn man sich die Card anguckt, da waren sie wirklich alle da, muss man sagen, die absoluten Stars. Also das, vom Roster her ein absoluter Traum, was WWE da damals hatte, bis auf eben so ein paar Leute, über die man diskutieren kann. Aber von den Namen her mega. Aber meine Fresse, auch die Backstage-Segmente mit Vince, da war kein Coach, der dir gesagt hat, wie du, sicherlich wird es da auch schon was in die Richtung gegeben haben, ja. Aber nicht, sitz so genau zur Kamera und guck so. Das waren noch richtige Promos. Und diese Segmente waren richtige, aber Trash-TV würde ich fast schon sagen, wie Vince dann da sitzt. Ich weiß nicht, wo Hunter damals sein Outfit geklaut hat. Also, das kannst du ja auch keinem erzählen, wie der da immer rumgelaufen ist früher im DX-Style. Die Promos, Rockys Promo, meine Fresse, das kriegst du so unmöglich mehr hin. Und ich sagte ja vorhin, da ist was auf der Strecke geblieben. Ey, auch Cena hätte da Probleme in dieser Art und Weise, wie damals die Promos da rausgehauen wurden. Also Rocky war ja fast eine Frechheit, was der da für eine Mega-Promo rausgeknallt hat. Und das war, glaube ich, eine Standard-Promo, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist mir so aufgefallen, promomäßig also sowas von ein Quantensprung, also jetzt bei Backlash 2000, also ein Quantensprung zurück oder eine Rückentwicklung in die Zukunft. Ich bin mal sehr auf deine Meinung gespannt. Ja, wie so oft sind wir uns ziemlich einig. Ich tue mir dann immer schwer, wirklich das zu beschreiben, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich das sehe. Aber du hast schon ein paar Aspekte genannt. Die McMahon-Family, wie sie da sitzt, du hast schon gesagt, heutzutage ist das alles wirklich darauf bedacht, okay, schau bitte, dass du so stehst, dass man im Hintergrund das Poster sieht, dass man das sieht, dass du größer bist als der dich interviewt, dass du da deine Schokoladenseite hast und dies und das und das Licht. Die McMahon-Family, wie sie da sitzt, irgendwie total, ich muss schon wieder das Wort nehmen, es ist so eine schmutzige Umgebung, es ist überhaupt kein, das Licht, es ist so dunkel und trotzdem hat es was, weil es irgendwo, es ist halt wahrscheinlich diese klare Situation von, okay, man kann sich hineinversetzen, dass man sich nicht einfach so komisch hinstellt wie heutzutage, sondern dass man halt da sitzt, ja. Und dass man halt, wie mit Vince McMahon, ja, seine Körperhaltung ist halt so, dass er quasi jeden ansprechbar ist, für jeden ansprechbar. Und mit so wenig Aufwand, ein schnelles Segment, weißt du, das ist jetzt, der hat nicht mal viel gesagt, wie lang waren das? 20 Sekunden, 25, ich glaube, das war das erste Segment der Show. Aber gut, Rocky mal rausgenommen. Wir sagen, das ist einfach ein Charisma-Talent, das wird wohl alle, weiß nicht, 35 Jahre geboren. Aber die anderen ja auch. Da muss man sich ja eines nehmen, sie wirken nicht verkrampft. Und irgendwie frage ich mich, es ist ja nicht so, dass die heutigen Superstars, nenne ich sie mal, das Talent nicht haben, aber es kommt mir einfach so vor, als wären sie so unglaublich eingeschnürt und eingegrenzt. Und wir haben ja sogar teilweise gesagt, dass es vielleicht, wenn Triple H mal an der Reihe ist, dass wir da ein bisschen davon wegkommen, aber gefühlt ist davon nur wenig zu spüren, ja, mit ein paar Ausnahmen, die sich das nehmen. Ja, wir sprechen immer von der Erleuchtung, wenn Leute wie John Cena und The Rock zurückkehren. Aber grundsätzlich haben die anderen wahrscheinlich einfach nicht diese Freiheiten und die wurden damals unbewusst einfach angenommen. Das ist ja damals, hat man ja nicht mal drüber nachgedacht, dass du ein Skript vor die Hand bekommst. Oder ich gehe mal davon aus, wenn es eins gab, dann haben die wohl alle ein absolut unglaubliches Schauspieltalent und Charisma mit Kübeln voll. Aber das war einfach, wie soll ich es beschreiben, du hattest da noch Bock drauf. Du hattest wirklich dann nach dem Match, hast du gedacht, okay, was sieht man jetzt? Ja. Und es hatte irgendwo alles seinen Witz, seinen Charme und es hatte seinen Platz. Und irgendwie geht mir das auch ein bisschen ab heutzutage, wenn wir ein Pay-Per-View schauen und dann PLE, dass wir da nach einem Match erstmal mit Saudi-Arabien-Werbung vollgedröhnt werden und nicht irgendwie nochmal ein bisschen Storyline-Entwicklung, die auch Sinn macht. Deswegen auch da ein bisschen ein tränendes Auge. Und trotzdem tue ich mir schwer, wirklich genau drauf zu zeigen mit dem Finger, was man einfach so damals gemacht hat. Klar, man hat heutzutage die Möglichkeiten, jeder kennt sich aus, man weiß, wo das Licht am besten ist, man weiß, wo man das Poster und die Werbung platzieren kann, man weiß, wie man Superstar XY dahin stellt, dass er aussieht wie Larger Than Life. Alles klar, kein Thema, aber ich weiß nicht, einfach zurück zu ein bisschen mehr Nacktheit und Entfaltung würde dem Produkt so unglaublich, das wäre schon, glaube ich, ein Quantensprung, um ehrlich zu sein. Ein bisschen mehr Nacktheit in dem Sinne, das hoffentlich alle verstehen, wie ich es meine. Ich würde den Ball mal kurz aufnehmen und dann gleich zu Thorsten und Roderick rüber spielen. Du sagst, du kannst mit dem Finger nicht so richtig drauf zeigen. Ich versuch's mal mit, ich habe eine Theorie, ist auch nur eine Theorie. Bitte, ja. Ich glaube einfach, dass zu der Zeit WWE oder WWF, wie sie damals noch hießen, tatsächlich noch dieses Wrestling, ja, ich will nicht sagen, dieses Kirmes- oder Territories-Wrestling haben. Das heißt, eine Promo war das, was man unter einer Promo versteht. Du solltest als Worker, wenn du eine Promo gehalten hast, solltest du die Leute heiß machen, dass sie den Kampf sehen wollen. Das hat nichts, also, natürlich hat das auch was, aber es hat nicht unbedingt nur was mit dem heutigen Mic-Work zu tun. Also du kannst ein großartiger, also The Miz haben wir da aufgebracht in diesem Song, du kannst ein großartiger Mic-Worker sein, aber wenn du dann das gesehen hast, dann brauchst du aber jetzt kein Match von dem. Also The Miz ist, wie gesagt, das Paradebeispiel. Ich höre ihn immer ganz gerne am Mic zu, aber wenn er fertig ist, muss ich kein Match von ihm sehen. Und die hier haben noch so diese alte Kirmes-Qualität, will ich mal sagen, rausgehauen. Pass auf, da ist ein Kampf. Ich hau ihn um aus den und den Gründen. Das und das ist passiert. Und jetzt gibt's so auf die Fresse, das glaubst du gar nicht. Erfrischend vorgetragen, weil du sagtest, da war noch kein Coach oder sowas, kein Mike-Coach, sondern auch Freiheit. Also wenn ich jetzt Beispiel Oberfemi, den wir letztens angesprochen haben, da hast du gemerkt, wie unsicher der teilweise noch war, als er da mit Cody im Ring stand. Und damals hieß es, pass auf, das ist das Gimmick, da und da bist du drin, die haben es ja auch noch gelebt. Das war ja noch der Übergang von der Bret Hart-Phase zur heutigen Phase, will ich mal sagen, wo du ja noch, so, wo K-Fab noch nicht so richtig tot war. Und pass auf, du hast ein paar Lines, deliver das, also wo ich es zum Beispiel sehr deutlich gemerkt habe, wo ich es meine wahrgenommen zu haben, war bei dem Match Chris Benoit gegen Chris Jericho, wie Benoit da vorher die Promo gehalten hat, dass oder auch danach Jericho im Ring, gut, Jericho wird das heute noch genauso machen wie damals, der lässt sich da gar nicht reinreden, aber die haben einfach ein paar Keywords bekommen, haben es in dem Oldschool-Wrestling-Style rübergebracht und danach ging es Richtung Kampf. Wirklich schnörkellos zum Punkt. Und das kenne ich gar nicht heute. Ich hatte wirklich nach jedem Match hatte ich Bock, die nächste Promo zu sehen. Ich war gespannt, was da jetzt kommt, wie man es denn so macht. Und ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Heute, wenn ein Match vorbei ist, ich spule vor bis zum nächsten Match, wenn ich die Show nicht live gucke. Ich muss sagen, mit Benoit hast du das perfekte Beispiel genommen. Man hat ihn da aufgefangen, in irgendeinem Kellerbereich, komplett also kahl, aber es war so rau und du warst so, okay, der schwitzt, der ist bereit, der Titel ist der da. Der ist heiß, ja. Der ist heiß, der will ihn verprügeln. Ich so, okay, Alter, ich will die Entrance, ich will das Match sehen. Das ist das perfekte Beispiel, finde ich. Ja, und dann natürlich Jericho im Ring noch seine Faxen gemacht, ne, Chris Benoit und wie er ihn dann genannt hat. Das waren Kleinigkeiten, aber es sind die Details und die kommen so krass eben dann auch rüber. Und wirklich, wenn man Backlash 2000 und auch die Promos gesehen hat, ich habe gar keinen Bock, den Schrott mir heute anzugucken. Also sorry, also ich übertreibe jetzt auch, ne? Wir machen es natürlich trotzdem auch super gern und so. Aber meine Güte, die Hype-Videos, mega geil gemacht. Ja, also heute, das ist ja Hollywood teilweise. Aber so low beim Inhalt. Also, weiß ich nicht, Chris und ich reden ja jede Woche drüber. Fragen wir doch mal einen Experten aus der damaligen Zeit, nämlich Thorsten. Für dich war das damals ja, würde ich mal sagen, wird das ja fast schon Alltag gewesen sein. Du kannst es ja gar nicht anders, oder? Nee, es war sehr schön, das mal wieder in der Form zu sehen. Ich muss, bei euren Ausführungen eben ist mir so der Gedanke gekommen, die waren damals promomäßig verdammt gute Verkäufer. Die konnten das Match hypen und du hast gesagt, so wie du sagst, ja geil, jetzt will ich sehen, wie die sich da wie es im Ring rund geht. Und heute ist das alles weich gespült, um nochmal mein Wort von vorhin zu nehmen, gleichgeschaltet, alles hört sich irgendwie gleich an und dann, so wie du sagst, spult man lieber mal vor, weil du weißt ja eh, was er sagt, ist ja eh immer dasselbe. Na, also das war damals individueller und ich sag mal, es fühlte sich echter an. Ja, das wäre jetzt so das, was mir dazu einfühlen. Das meint, glaube ich, auch Chris mit Dirty. Er meint diese Ecken- und Kantenkiste. Da war's, wie du das individuell, dieser Einheitsbrei, der es heute ja nur leider Gottes ist. Alle müssen sich da einprägen und geh so zur Kamera. Oberfemi hat richtig Angst, wenn Cody im Ring ist, ob er falsch steht. Das hat doch damals keinen gejuckt, ja. Also da kam der Big Boss Man, hat seinen Krimskrams da im Ring gemacht und dann war gut. Ja, Roddick, du hast ja quasi auch das WWE-Produkt auch heute noch sehr, sehr aktuell, sag ich mal, am Wickel. Wie ist deine Wahrnehmung Promo damals, heute und allgemein? Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter und doch gleich. Und zwar ist es so, ihr habt eben gesagt, ja, das Licht, Chris hat gesagt, das Licht war auch so ein bisschen anders und so weiter. Ich denke, die WWF, wie sie damals noch hieß, war ja eine Federation und kein Entertainment, das wurde ja erst später umbenannt, hat auch noch ganz klar auf eine andere Zielgruppe gesetzt. Wie ich das eingangs mal erwähnt habe, war das ja noch nicht die PG-Era. Und dementsprechend will man auch die Kämpfe verkaufen, ne? Ähnlich wie bei einem guten Boxkampf oder bei einem UFC-Kampf. Wenn die Promo davor nicht richtig sitzt, dann ja, hast du auch nicht so richtig Lust einzuschalten. Aber wenn da vorher schon ein bisschen was ordentlich kommt und ihr habt Benoit eben als Beispiel genannt, was wirklich sehr, sehr treffend ist. Du hast einfach schon gesehen, dass alle irgendwie Bock drauf hatten. Jeder hat vielleicht ein, zwei Keywords bekommen oder so. Und dann hieß es, ja, mach mal. Ne? Und aber auch die Kameraführung, das da kann man dann vielleicht zwar ein bisschen besser drauf zu sprechen kommen, wenn wir die Matchcard machen, aber generell sehe ich die Kameraführung und auch die Replays, die dann auch in den Matches kamen, die kamen so schnell, zack, zack, du hast das so schnell bekommen, da ist keine Werbung drunter, da ist kein gar nichts. Und das war einfach, ich sag mal, für den normalen, durchschnittlichen Zuschauer ein wesentlich nahbareres Produkt. Also man war selber wesentlich, man konnte sich selber viel mehr damit identifizieren, als es heute der Fall ist, weil man einfach heute viel mehr auf, ja, wie sag ich es mal, also WWE war damals auch schon professionell, ne? Aber aus heutiger Sicht ist das ja noch viel professioneller. Wie hast du eben gesagt, Andi, so Hollywood-reif. Ja, genau, man muss das so aufsetzen. Man hat Verträge, man hat Werbepartner, man muss das so machen. Dementsprechend hast du natürlich auch vielleicht ein bisschen weniger Zeit, um das ein oder andere besser rüberzubringen, weil du einfach gezwungen bist, schon hier wieder eine Werbung zu machen. Da einen Spot. Dann die Kommentatoren, JR und Jerry Lawler natürlich hervorragend. Gerade JR hat mir sehr, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, zusammengenommen macht das einfach eine komplett andere Show. Ich gehe jetzt einfach mal so weit und sage, das WWF Backlash Produkt, was wir gleich besprechen werden, kommt von der reinen Aufmachung und Inszenierung wesentlich mehr an das heutige AEW ran als an die WWE. So würde ich es mal stehen lassen. Amen. Ich glaub, da kann ich auch nichts gegen sagen. Entschuldigung, liebe Eltern. Alles gut. Nee, mir ist noch ein Argument eingefallen. Also wenn man mal den anführen möchte, dass die Leute, die heute in den Ring steigen, das können. Wir hatten vor ein paar Jahren ja diese WrestleMania, wo, ich glaube, das war beim ersten Tag, so ein fieser Regen-Delay war. Na, irgendwie ich glaube, 2021, glaube ich, war das. Genau. Wo die Halle aufgebrannt, wo das Ding gebrannt hat, glaube ich. Ne? Irgendwie gab es einen Brand da auch. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war ja 40 Minuten irgendwie oder so Regen-Delay. Und da haben sie die Leute auch Backstage vor die Kamera gestellt und haben gesagt, ey, wir müssen die Zeit überbrücken. Mach mal. Und sie haben größtenteils abgeliefert, weil sie frei reden durften. Und da hast du gesehen, die könnten das heute immer noch, wenn sie dürften, wie sie könnten. Ja, da ist, glaube ich, was dran. Ich erinnere mich, Chris, wir haben das bei der Review damals auch angesprochen. Wir waren ganz verwirrt, warum die Promos auf einmal so frisch rübergekommen sind damals. Ja, das stimmt. Das ist ein großartiges Beispiel. Gute Erinnerung, weil das war. Ich hoffe eh, dass das klar geworden ist bei mir. Ich glaube schon, dass wir heutzutage auch großartige Performer haben, vom Charisma und vom Talent her. Da gibt es dann natürlich auch unseren Tacker, ja. Natürlich gibt es dann die damit nicht klarkommen werden und die werden dann auch nicht weiter gepusht, meine Güte. Aber mir fehlt ein bisschen das mal ins Fegefeuer werfen, ja, ohne dass das jetzt mit irgendwelchen negativen Sachen angehaftet wird. Einfach mal, die Leute sind ja nicht nur zum Spaß da, die wollen ja sind ja bereit, sich da zu zeigen und zu präsentieren und zu sehen, wie weit kann man gehen, ja. Weißt du, ob diese John Cena-Geschichte stimmt mit seinem Rappen, dass er Stephanie Random gehört hat, sei es drum. Grundsätzlich hat er mal die Chance bekommen, sein Talent zu präsentieren und dann ist es komplett eskaliert und ging zu einer absoluten Weltkarriere rüber. Ich sage jetzt nicht, dass wir John Cena hier verpassen. Aber wenn einfach jeder ein bisschen mehr dürfte, ist, glaube ich, die Gesamtshow einfach mal wieder besser. Man kann sich damit identifizieren viel mehr. Man bekommt einfach mehr Spaß und wer weiß, vielleicht grabt jemand diesen dämlichen Brass Ring, von dem sie ständig sprechen, weil er komplett eskaliert. Ja? Natürlich gibt es dann das Beispiel, dass dich WWE entdeckt. Das ist dann auch ein Thema, das viele hatten. Das ist was ganz anderes, worüber wir sprechen könnten, müssen wir heute nicht. Aber klar, das WrestleMania 21, würde ich sagen, das WrestleMania von vor 4 Jahren, das ist ein tolles Beispiel, dass die natürlich in der Lage wären, wenn sie dürften. Und das war ein tolles Beispiel, dass man hier wirklich auch neben Backlash legen kann als Schablone. Ich hätte hier vielleicht noch einen kleinen Punkt zu ergänzen, der mir gerade eingefallen ist, bezugnehmend auf das neue Podcast-Format von unserem Ben und Alex Wright. Sind wir natürlich gerade in einer Zeit, wo du 10 Monate vor Aufkauf der WCW bist. Das bedeutet, dass Leute wie in Eddie Guerrero, Leute wie in Chris Benoit, die sind im Jahr 99 beziehungsweise 2000 schon rüber zur WWE gewechselt, weil sie da nicht warten wollten, bis bei der WCW das Schiff wirklich komplett untergegangen ist. Das heißt für mich im Umkehrschluss, hast du natürlich auch wesentlich mehr Leute und Worker im Roster und zusätzlich kann man ja davon ausgehen, dass eventuell noch der eine oder andere nachzieht. Die Leute innerhalb der Promotions, die wissen ja auch Bescheid, was irgendwo anders läuft. Und da sehe ich halt auch so einen Punkt, dass die einzelnen Worker sich vielleicht noch mehr anstrengen und sich noch mehr Mühe geben, weil du einfach überflutet bist von Workern. Die WCW ging da schon den Bach runter und war kurz vorm Schließen beziehungsweise vorm Aufkauf. Und da musst du natürlich 110% bringen. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und wenn es dann heißt, okay, du bekommst mal Freiheiten, ne, du kriegst ein paar Keywords und hau mal eine Promo raus, ja, da gibst du dir natürlich Mühe. Viel mehr Mühe, als es heute so ist, wo du einen sicheren Job hast, denke ich. Das kann auch ein Faktor sein, wobei ich da tatsächlich nicht genau weiß, inwiefern das letzten Endes dann so den Ausschlag wirklich gegeben haben mag. Das wird hypothetisch bleiben. Das könnte auch, glaube ich, Alex nicht genau sagen, weil er ja die ganze Sache aus der WCW-Sicht gesehen hat. Das ist wirklich ein mega interessantes Format, das du gerade angesprochen hast. Kann ich jedem auch nur empfehlen, mal reinzuhören. Da hat er in der letzten Ausgabe ja auch über Vince Russo so ein bisschen Klartext gesprochen, will ich mal sagen. Und WCW war damals schon nicht so wirklich dolle drauf davor, wie du sagtest, deswegen sind auch einige schon rübergegangen. Ich weiß aber nicht, ob das der Hauptgrund war, dass die Worker sich vielleicht mehr angestrengt haben oder nicht mehr angestrengt haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber jetzt sind wir natürlich im spekulativen Bereich, das will ich gar nicht abstreiten. Wrestling war damals einfach cool, das muss man ganz deutlich sagen. Die WCW war da auf dem Weg, deutlich auf dem Weg nach unten und wurde auch schon übelst verbuckt teilweise. Oder teilweise eher nicht, müsste man sagen. Und Vince kommt ja auch da von der Achterbahn der Gefühle. Ja, der war in den 80ern, frühen 90ern mit WWF der absolute Superstar. Dann in den 1995 war er gefühlt fast pleite mit WWF. Und WCW hat ihn dann in den Jahren danach wirklich fast geplättet, bis das Booking-Ruder dann wieder rumgerissen wurde. Und der Grund, warum es rumgerissen wurde, war ja diese Attitude-Ära. Faszinierenderweise eine Ära, die Vince eigentlich ja wie auf den Leib geschneidert ist. Und es war dann ja auch eine Zeit lang, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo WCW dann wirklich downhill ging, also da wo es dann auch absehbar war, dass es dann irgendwann problematisch wird, wo man dann gegen WWF dann auch nicht mehr anstinken kann. Aber vorher war es ja wirklich so Raw versus Nitro, wer bringt die geilere Weekly, wer haut noch einen rauf, und ich glaube, das meintest du, glaube ich, auch, Rodek, dass die Worker sich dann dadurch auch von mitreißen lassen und gucken wollen, okay, pass auf, ich kann es noch besser als die da drüben, aus persönlichem Ehrgeiz, wollen wir mal gucken, wer hier der Beste ist. Und weniger aus Loyalität zur Company natürlich auch, aber vor allem in erster Linie, pass mal auf, ich bin hier in dieser Battle-Geschichte und zeig, was ich kann. Und Wrestling ist immer besser, wenn Konkurrenz da ist. Das war ja auch bei AEW und WWE so, dass da eine Zeit lang richtig, richtig großartiges Produkt war. Und im Moment ist WWE am Struggeln und AEW, ja, da kann ich jetzt, werde ich auch immer zurechtgewiesen, halt die Klappe an, die AEW ist nicht deine Baustelle, stimmt auch. Aber es ist derzeit nicht so, dass die Shows sich gegenseitig überflügeln, wie es da in den 90er Jahren teilweise, zweite Hälfte der 90er Jahre mit WWF und WCW war. Aber interessant in diesem Zusammenhang finde ich, dass, obwohl Vince die Attitude-Ära, sie war ihm auf den Leib geschnitten, wäre es nach ihm gegangen, nach allem, was man immer so gehört hat, hätte es die gar nicht gegeben. Vince wollte wohl immer dieses Wrestling-Produkt so haben, wie er es nachher kreiert hat, als wir PG hatten. Also ab 2008, das war wohl wirklich das, was Vince wollte. Weg von diesem Edgy-Ding hin zu Walt Disney-Produktion auf Hollywood-Niveau, hätte ich beinahe gesagt. So, guckt richtig in die Kamera, wir erzählen jetzt Geschichten und machen Filme und so weiter und so fort. Das war ja das, für die ganze Familie natürlich, das war das, was Vince immer wollte und wo WWE jetzt eigentlich auch steht, muss man sagen. Ja, dieses glatte, aber 1-Millionen-Publikum, die Marke wird ausgebaut, ich will nicht sagen ausgeschlachtet, aber es hat nichts mehr von diesem Produkt, das wir damals in der Attitude-Ära hatten. Und es ist jetzt wirklich, ja, ich weiß nicht, wie soll ich es denn, ja, ich frage mal in die Runde, was ist denn WWE heute? Weichgespült. Ja, weichgespült. Ne? Aber was will es sein? Wenn jetzt mal einen Booker fragst, Thorsten, wie würdest du eigentlich euer Produkt bezeichnen? Würden sie nicht weichgespült sagen? Was wird TKO, was wird Hunter sagen? Familienfreundlich. Mainstream. Ja. Sie wollen für jeden verfügbar sein. Ja. Weil damals diese Backlash-Show, man, das ist ja schon so ein bisschen für eine Blase gedacht, ne? Ja. Ja, wirklich. Also damals war WWE cool. Die Kiddies haben es auf dem Schulhof geguckt oder auch teilweise, ja, was man gehört hat, auch am College oder so, weil es ist ja heute fast schon undenkbar. WWE war damals irgendwas, so, hatte was Rock'n'Rolliges, hätte ich beinahe gesagt, ne? Für die coolen Leute und so. Und heute ist der typische WWE-Fan, ja, was ist er jetzt? Entweder er ist über 50 oder er ist unter 15, habe ich das Gefühl. Also, was meint ihr? Wo ist denn der typische WWE-Fan gerade? Was will WWE als eigene Fanbase? Damals war es relativ klar. Und heute? Ich schweife jetzt gerade ab, ne? Aber interessant, weiß nicht, was meint ihr? Wo sieht sich WWE heute? Ich glaube, sie haben auch gern gerade so Leute, die zwischen 20 und, weiß nicht, so 35 sind und Influencer sind und so das ganze Produkt bewerten, welcher Bewertung auch immer. ich glaube, sie haben diese neue Welt, nenne ich sie mal, auch wenn das vielleicht ein zu großes Wort ist, auch sehr akzeptiert, weil sie wissen, was sie davon haben. Ja. Sie benutzen das ja großartig, auch mit YouTube und alles. Ja. Die pfeifen auf das Network, sie stellen da Pay-Per-Views und Matches hoch und man sieht auch, dass sie sehr gerne auch Influencer hernehmen, die eine gute Basis haben und einfach mal über das Produkt sprechen. Dann haben sie ihn dann in einem Promo-Video und alle sind happy. Und das Gute für WWE ist natürlich, wenn ein Video explodiert bei einem und plötzlich bei 10 Millionen Views ist, naja, dann kannst du dir mal vorstellen, dass da, man, bei welcher Prozentsatz reicht, wenn davon nicht mal 1% sagt, naja, okay, was ist denn das eigentlich, wovon der oder sie spricht, ist das ideal für TKO. Und jetzt haben sie ja das ganze Produkt auf Entertainment ausgelastet. Wir haben da allglatte Superstars, die wirklich schon mit Scheuklappen das durchziehen. Ja, Cody Rhodes, das beste Beispiel, das ist ja, der macht das ja im Halbschlaf alles. Und für uns ist es halt, ich möchte uns gar nicht jetzt als diese schmutzige Garde hinstempeln, ja, die das Raue und alles möchte, aber dann ist das halt für uns nicht mehr das, weil dann tatsächlich dieses Stichwort von Thorsten für mich ganz gut ist halt weichgespült, weil es muss halt jedem entsprechen. Ja. Wenn da plötzlich ein 10-jähriger WW auftritt und die Eltern dann hin und wieder vorbeischauen, ist halt blöd, wenn dann irgendjemand gekreuzigt wird oder Trish Stratus durch den Tisch gestoßen wird. Also, ja, das ist also, halt das Thema, ne? Ich muss sagen, also mein Neffe, der ist jetzt 13,5. Der hat jetzt innerhalb dieses Jahres WWE für sich entdeckt und ist da jetzt im Moment voll drin. Und ich weiß nicht, ob seine Eltern ihm das erlauben würden, Backlash zu schauen mit dem, was da passiert. Ja. Na, also so Babu oder recht freizügige Damen obenrum durch den Tisch, die riesen Blutlache im Ring, die zurückbleibt. Das ist an den Haaren durch den Ring gezogen. Ja, ja. Ja, also, ich bin da auch. Aber er ist halt, nee, alles gut, aber er ist da halt glücklich im Moment mit, geht da voll auf. Hat jetzt neulich, als ich mal da war, da haben wir dann durch Zufall irgendwie so A-Team geguckt und dann war eine Folge, wo Hulk Hogan mit dabei war und da war gleich, ah, Hulk Hogan. Na, also er ist im Moment voll drin. Also ich bin da definitiv bei familienfreundlich, wo möchte WWE hin, wen möchte WWE erreichen. Treffendes Beispiel ist, heute im WhatsApp-Chat schrieb einer, ja, kein Problem, ich habe mir früher für 40 Euro ein T-Shirt gekauft und jetzt mit Kind bin ich über 200 los. Ne? Also da weiß man dann tatsächlich, in welche Richtung das auch geht, nämlich einfach Geld, Geld, Geld. Und das ist wie mit kleinen Kindern im Supermarkt. Weswegen hast du die kleinen, teuren, einzelnen Riegel und Snickers und weiß ich nicht, Product Placement, an der Kasse stehen. Naja, wenn du mit dem Kind da lang gehst, das wird ein bisschen nerven. Und wenn du da nicht stringent genug bist, dann sagst du, ja komm, nimm dir das Ding eben mit. Und schon hast du wieder das verkauft. Ne? Mhm. Ich finde das tatsächlich, also ich glaube, alle Aspekte, die ihr gerade gebracht habt, bringt es tatsächlich auf den Punkt. Also wenn man es zusammenfassen wollte, könnte man sagen, pass mal auf, ihr Freaks aus der Vergangenheit, ist ja toll, dass ihr das Edgige gut findet und das auch wiederhaben wollt, aber wir pfeifen auf euch, denn unser Zielpublikum ist ein anderes, es ist größer und da verdienen wir mehr und bleibt ihr mal in eurer Vergangenheitsbubble, die Zeiten sind vorbei und ihr werdet sie auch nicht wiederkriegen. Und das wird es auch sein, ja, also kann ich mir echt vorstellen, weil, was du sagtest, Rodek, Stichwort familienfreundlich, da will WWE hin und was Thorsten sagte, die Kitties von 12, 13, 14 Jahren, die sich das jetzt angucken, wenn du da wirklich ein paar von bekommst, ist ja auch so wie mit uns, wenn du einmal ein paar Jahre Feuer gefangen hast, irgendwann guckst du es dir vielleicht auch später wieder an und sei es aus nostalgischen Gründen oder weil du einfach das aus einer anderen Perspektive wieder neu entdeckst. Deswegen verstehe ich schon, was WWE da bezweckt. Und es scheint ja businessmäßig auch mega gut aufzugehen, muss man ja tatsächlich sagen. Und diese Ära ist vorbei, sie wird auch nie wiederkommen, also aus 1000 Gründen wird sie nie wiederkommen, PC-mäßig, frauenbehandlungsmäßig, Verletzungsgefahr, also Chairshot to the Head und so. By the way, Vince hat sich da ja auch nicht geschont, also der hat ja auch die Chairshots to the Head genommen. Das wird so nicht mehr sein, ja, also Gehirnerschütterungsrisiko und so weiter. Hat auch viele gute Seiten, dass diese Zeit vorbei ist, aber im Vergleich zu damals vom Produkt her, unglaublich, im Vergleich zu heute, war es damals vom Produkt her unglaublich frisch, unglaublich kurzweilig und in vielerlei Hinsicht würde ich auch sagen, tatsächlich besser, aber da, wie gesagt, Geschmackssache. Wir vier scheinen uns da doch einig zu sein, dass wir das wirklich für eine wirklich schöne und starke Show fanden und nicht so weichgespült, nicht so Mainstream, nicht so familienfreundlich. Immer wenn irgendwas Mainstream geht, ja, bleibt irgendwas auf der Strecke. Das ist meistens so, sei es bei Bands oder woanders. Ja, bitte. Eine kleine Sache hätte ich noch. Und zwar denke ich zusätzlich, um das von eben noch mal ein bisschen aufzugreifen, das Publikum generell ist heute natürlich auch verwöhnter, weil es viel mehr Wrestling generell schauen kann, als das früher war. Da möchte ich gleich in der Matchcard noch auf ein Match drauf eingehen. Da passieren Moves, die sind heute Standard, ja. Und damals war das halt eben nicht Standard, wenn sowas mal passiert. Und dann kannst du sowas auch mal als Finish bringen. Und die Leute haben einfach viel mehr Spaß und gehen dann auch viel mehr ab, weil das halt super selten gesehen wird. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich gucke mal die Matchcard an und würde jetzt fragen, welches Match du denn meinst? Welches würde Benoit gegen Jericho oder welches hättest du dann gehabt? Nee, ich habe meinen heimlichen Favoriten, den Showstealer des Abends, tatsächlich Dean Malenko gegen Scotty Tohadi um die Light Heavyweight Championship. Ah, da hätte ich auch gleich noch viel zu sagen. Okay, dann sind wir gespannt. Gut, dann würde ich sagen, Andi, wollen wir langsam in die Card gehen? I guess. Gehen wir rein in die Card. Wie gesagt, wir haben ja 9 Matches. Das ist ja heute, gefühlt WrestleMania 2019 in New York hatten wir 9 Matches. Und die Show ging 5 Millionen Stunden. Hier waren es nur 2,45 aus den genannten Gründen. Promo-Match, wirklich großartig. Also, aber egal. Opener, Edge und Christian als Champions traten gegen D-Generation X, Road Dogg und X-Pac an. Ging um die WWF Championship und Edge und Christian haben gewonnen. Ja, also ich fand es einfach faszinierend, dass hier diese ganzen, ja, ich hätte fast gesagt Legenden. Ich meine, Edge und Christian sind immer noch aktiv. Ich weiß gar nicht, was X-Pac macht. Ich glaube, der workt nicht mehr. Und Road Dogg ist er Road Agent? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, was er jetzt macht. War solides Tag-Team-Match, ich weiß nicht. Wir können ja durchgehen, Chris, Thorsten, Rodek. Das war grundsolide. Ich fand es interessant, Edge und Christian jetzt zu sehen, bevor sie komplett durch die Decke gegangen sind. Edge auch damals schon großer Publikumsliebling bei den Damen. Ja, ordentliches Tag-Team-Match. Was würdest du an Sternen denn geben, Andi, bevor du weiterleitest? Entschuldigung. Boah, 2-3 Viertel. Ja, ich hatte das über die ganze Show hinweg, nachdem ich mich überhaupt nicht gespoilert habe mit Matchcard oder sonstigen, war ich dann immer überrascht, so, oh damn, Alter, was für ein Topstar am Anfang der Card, so what? Und dann habe ich mich erinnert, okay, ja gut, die waren ja damals noch relativ am Anfang. Ich werde auch nicht mich jetzt viel zu lange da herumreden, dass wir da vorankommen in der Card. Gibt ja viel zu sagen, aber ich glaube, Rodek, hast du das gemeint, dass wir natürlich heute sehr verwöhnt sind mit gutem Wrestling? Ja, also das möchte ich auch nicht irgendwie unterm Tisch fallen lassen. Das heutige Wrestling ist wirklich toll. Gleichzeitig muss man sagen, hat hier die Show trotzdem mithalten können und ich fand das hier wirklich einen sauberen, schönen Opener, weil es war ja auch schnell, pacig. Und was mir auch aufgefallen ist, und dann gebe ich weiter, wie soll ich sagen, die alle hatten ihren Charakter und ihr Gimmick. Und irgendwie, auch wenn ich da wirklich nur durch wenig Informationen der Kommentatoren, übrigens JR, großartig, möchte ich auch unterstreichen, auch wenn ich nur wenig Informationen zu all dem hatte, war ich schon gut drinnen in diesen Gimmicks und dem, was sie repräsentieren sollten. Das fehlt den heutigen. Sie sind alle ein bisschen so auch lost, weil sie sich auch nicht irgendwie so identifizieren. Ich sehe es Road Dogg an, dass er so auch privat ist, dass er so ein bisschen aufgedreht ist. Ja. Deswegen hat mir das dahingehend auch sehr gut gefallen. Deswegen ist vielleicht ein Match wie dieses Tag-Team-Match heute ist absolut Standardprogramm bei Raw und SmackDown. Aber den Unterschied, den wir damals hatten, anstatt heute, ist, dass die sich in ihrem Gimmick und in ihrer Persönlichkeit, die sie repräsentieren sollten, einfach viel sicherer waren. Und das haben sie für mich wunderbar in den Ring auch dargestellt. Sternemäßig, ja, ich möchte zwar nicht nachplappern, aber ich wäre bei der genau selbigen Bewertung. Ja. Ja, ich fand das einen sehr schönen Opener. Jetzt kein überragendes Match, aber ein solider und Edge und Christian waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, jetzt korrigier mich, Rudek, so knapp bummelig anderthalb Jahre mit dabei bei WWE jetzt oder WWF damals noch. Man hatte jetzt schon die Brutzeit hinter sich und jetzt sind sie gerade so am Anfang ihrer Tag-Team-Karriere. Und ja, das war DX, das war dann schon nach dem Split von Triple H, als dann, ja, das war so ein bisschen schon der Abgesang von DX. Aber ich fand's schön, die vier nochmal so in der Form zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir jetzt auch schon wieder beim Thema, was ich eingangs mal erwähnt hatte, die Entrance-Music. Edge und Christian bekommen den Opener gegen Road Dogg und X-Pac und dann läuft halt natürlich das Edge and Christian-Theme und halt von Run DMC richtig schön noch das gemacht und dann hast du halt auch richtig, richtig Lust. Ja, und Thorsten, dann sind wir so gerade kurz vor der 5-Second-Post-Zeit, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Denn bei WrestleMania, die paar Wochen davor, da haben sie das allererste Mal den Tag-Team-Titel tatsächlich erst gewonnen. Und dieses Match hier war die allererste Titelverteidigung von Edge und Christian überhaupt, seitdem die WWF-Champions waren. Und ja, ich habe mir die Zeit aufgeschrieben, 8:37, kurz, flott. Und ich würde es mit 3¼ Stern bewerten. Und das ist dann auch wirklich viel, auch für die Matchzeit, finde ich, kann man das dann schon machen und geben, ja. Generell die Matches gar nicht so lang. Also 8:37 ist so fast die Standardzeit. Wir haben, glaube ich, insgesamt 3 Matches, die genau diese Länge hatten. Ein paar, die dann so 11:30 ist dann so die zweitlängste Zeit, die wir dann hatten. Und dann 2, die ein bisschen länger waren und ein ganz kurzes. Du hast schon angesprochen, Rodek, Dean Malenko gegen Scotty Tuhotti um die Light Heavyweight Championship. Und da hast du gesagt, solche, sagen wir, verwöhnten Moves, die sieht man heute so relativ regelmäßig. Ich würde sogar noch einen Tick weitergehen. Ich würde sagen, dieses Match würdest du bei WWE heute schlicht nicht mehr sehen. Denn das war es war so eine Mischung zwischen Oldschool und technische Innovation. Also wenn ich das jetzt so ausspreche, würdet ihr sagen, was redet der Junge denn? Oldschool und technische Innovation, mehr Widerspruch geht ja gar nicht. Aber es war ein technisch wirklich hochwertiges Wrestling-Match. Und ich glaube, sowas würde bei WWE heute gar nicht mehr sehen. Alleine schon, man kommt so ein bisschen wieder dahin, dass man weggeht von diesen top muskelbepackten Superathleten, dass da auch, sag ich mal, wieder die technische Klinge geschwungen wird. Aber ich glaube, sowas würden wir gar nicht mehr so häufig bei WWE zu sehen bekommen. Generell bei der Card ist mir aufgefallen, wir haben sehr facettenreiches Wrestling gehabt. Also so fast schon AEW-mäßig, wie Rodek zuerst sagte. Schon. Wir hatten klassisches Wrestling. Wir hatten Brawls. Wir hatten technisch. Wir hatten das, was WWE unter mexikanisch wird. Und übrigens hat man es hier, finde ich, auch in mexikanischer Kultur tatsächlich ein paar Mal gesehen. Wir haben Powerhouse Comedy in Anführungszeichen gehabt. Und weiter technische Cruiserweight-Klasse mit Jericho und Benoit, dazu dann gleich später. Also für mich war das hier das technisch, ja, ich will nicht sagen mit Abstand, aber dann doch mit einem gewissen Abstand das technisch anspruchsvollste Match. Ich würde ihm heute ohne Probleme nach wie vor 4 Sterne geben. Und lass mal die Katze aus dem Sack. Onkel Dave hat auch 4 Sterne gegeben, war für ihn Match of the Night. Ich finde, er hat damals mit den Sternen noch sehr gegeizt, muss ich gestehen. Aber das war für mich, wie gesagt, ganz, ganz feine Klinge, was die beiden gemacht haben. Auch super Fluss, kaum Unstimmigkeiten, auf technisch ganz hohem Niveau. Also ich würde auch nicht rummeckern, wenn jemand über 4 Sterne geben wollte. Für mich mit einem anderen Match mein persönliches Match of the Night, Chris. Ja, hier komme ich bei mir schon zu einer persönlichen Überraschung. Also Schande über mein Haupt, falls ich das irgendwie nicht mitbekommen habe. Aber für mich, als ich angefangen habe, war Scotty Too Hot hier einfach irgendwie so ein bisschen ein Dance-Gimmick, so ein bisschen ein Comedy-Verbraucher-Gimmick, um die Show vollzukriegen. Und Sidekick auch teilweise. Da kann ich gleich noch was zu ergänzen tatsächlich, ja. Okay, bitte, ja, sehr gerne. Und war bekannt halt wahrscheinlich durch diesen Wurm. Und ich war damals so als kleiner, junger Bub, habe ich mir gedacht, ja, schau, der ist witzig, hat auch Turn It Up, ja, eine nette Entrance-Theme, aber für mich nie und nimmer technisch so stark, wie es mir hier gezeigt hat, in einem Match gegen einen Mann, wo ich dann tatsächlich die erste Trauer des Abends für mich persönlich mitgenommen habe, Dean Malenko komplett verpasst leider. Ich weiß nicht, wie lange er noch gemacht hat nach Backlash 2000 und ich 2004 erinnere ich mich an ihn so gar nicht. Ja. Und das ist ja jemand, der glaube ich auch noch von dieser alten Garde. Also der hat sein technisches Werk im Ring wahrscheinlich sehr ernst genommen. Das war einwandfrei, muss ich sagen. Und dieses Match hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben darüber geredet, wir sind heute gesegnet von großem Wrestling. Andi und ich trauern ja auch ein bisschen hinterher. Timothy Thatcher gegen Tommaso Ciampa ist immer so ein beliebtes Beispiel. Ich habe solche Matches sehr, sehr gern, die so ein bisschen an das Reale gehen. Dean Malenko auch mit ein paar unfairen Versuchen, hat man auch durch das Promo-Video ein bisschen bekommen, dass er das schon so auch gemacht hat. Das langt und ich bin drin und das hat mir gefallen. Also Match of the Night würde ich es nicht geben, aber nah dran. Das war wirklich für mich eine große Überraschung, weil ich eben von Scotty Too Hot sowas überhaupt nicht erwartet habe. Und auch 11:47, boah, ein tolles Match. Da war ich wirklich so, damn, man, gib mir das heute wirklich. Aber es ist einfach gone, die Zeit. Ja, und das interessiert wahrscheinlich heute den 13-jährigen Buben leider nicht. Bin mal gespannt, was dein Match of the Night war. Aber erstmal zu Thorsten. Du kommst ja gleich noch drauf. Ja, danke. Also Dean Malenko, ja, ich glaube, ein bisschen hat er noch gemacht. Ich mache gerade eine WCW-Retrospektive, bin da jetzt gerade kurz nach dem Aufkommen der NWO 96 und da ist er auch mitten mit bei. Balgt sich gerade irgendwie mit Rey Mysterio um die WCW Cruiserweight Championship und da war er auch schon so genial. Also Chris Wendel, Dean Malenko, mal mehr kennenlernen willst, schau dir mal alte WCW-Shows so aus den ab 96 an. Nee, da wirst du dein Vergnügen an dem haben. Auf jeden Fall, ja, das Match, auch für mich eines der beiden besten Matches des Abends. Mein Favorit, da kommt später noch. Und ja, war auch super wegzugucken. Und wie ihr sagt, wird es in der Form heutzutage bei WWE nicht mehr geben. Alright. Ja, Dean Malenko gegen Scotty Too Hot hat eine Vorgeschichte. Im Endeffekt ist das hier schon sowas wie ein Rubber-Match gewesen. Denn bei WrestleMania 2000 hat noch Scotty Too Hot mit Grandmaster Sexay, also dem Sohn von Jerry Lawler, als Too Cool sind die angetreten gegen die Radicals. Also Dean Malenko, Eddie Guerrero und Benoit, glaube ich, oder Saturn war es, dabei und haben da gewonnen. So, und kurz nach der WrestleMania hat sich Grandmaster Sexay verletzt und deswegen haben sie Scotty Too Hot wieder in die Light Heavyweight Division gepackt, wo er ursprünglich 99 mal angefangen hat. Und dann hat er am 17. April den Titel von Malenko gewonnen, nur um den 10 Tage später wieder gegen Malenko zu verlieren. Und dann hattest du jetzt hier das praktisch das dritte Match um den Light Heavyweight Gürtel. Und mehr kommt es halt hier besonders auf das Finish an. Scotty Too Hot will den Superplex ansetzen und Dean Malenko kontert den eben mit einem Super DDT und dann ist Ende. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Dean Malenko der Man of Thousand Holes ist, der eigentlich mit seinem Texas Cloverleaf durch Submission gewinnt, finde ich es nochmal einen Zacken schärfer, dass einfach mit so einem schönen Top-Rope-Konter das Match gewonnen wird und ich gehe so weit und sage sogar, dass wir hier vier ein Viertel Sterne sogar haben und das Publikum hat da auf jeden Fall auch dementsprechend reagiert und ist ausgerastet, was ich auch schön fand auf das Finish und es war flüssig, es war schnell, es war einfach hervorragend und danach der Zeit war dann, wo Grandmaster Sexay wieder am Start war, Chris, Da haben sie dann mit der Too Cool-Aktion weitergemacht. Aber trotzdem sind sie immer irgendwie so ein bisschen in der Storyline mit drin geblieben. Auch so ein bisschen mit den Radicals, die ja, wie gesagt, aus Dean Malenko, Guerrero, Perry Saturn und Chris Benoit bestanden haben. Übrigens ein super geiles Stable, kann ich nur empfehlen, das euch alles mal anzuschauen, wenn du dir mal überlegst, was das für Worker alle sind. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Also, wo wir jetzt hier gerade immer diese schönen Hintergrundinfos bekommen, macht es eigentlich Sinn, finde ich, dass Roddick die Matches quasi als erster bespricht, sodass wir dann quasi die Background-Infos haben und dann sag ich, Chris und Thorsten was dazu. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, als wenn dann diese tollen Infos erst hinten rauskommen. Deswegen, Roddick, wenn du Lust hast, kannst du ab jetzt quasi übernehmen und Bull Buchanan und Big Boss Man gegen Bradshaw und Farouk schon mal anmoderieren. Alright, ja, vielen lieben Dank, mache ich doch. Ja, gehen wir rein. Bossman und Bull Buchanan gewinnen gegen die APA. Das Match hat eigentlich keinen großen Aufbau, denn am 10. April bei Raw hat der Big Bossman und Bull Buchanan die APA attackiert bei einem Match gegen Kai Entai. Das waren Taka Michinoku und Funaki, glaube ich. Und weil APA ja da schon als die Protection Agency unterwegs war und wurden da attackiert, daraus ist das Match entstanden. APA hat dementsprechend verloren. Auch wieder 8 Minuten 37. Hier gibt es tatsächlich nicht so viel zu erzählen. Und ja, wie gesagt, außer dass das zweite offizielle Match von Bossman und Buchanan war, auch interessant. Ja, und sternemäßig kannst du jetzt auch nicht so viel geben. Ich sag mal, ja, 2 Sterne vielleicht. Ja. Ja, habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Also was man vielleicht sagen kann, Big Boss Man mittlerweile auch leider schon 21 Jahre tot. Also 2004 ist er ja auch gestorben. Ja, ist eben so einer dieser Worker der alten Garde, die es dann wirklich mal klassisch gelebt haben. Und entsprechend dann hat der Körper relativ früh bei ihm das dann, hat sein Tribut gefordert. Hat auch eine interessante Karriere in der Sicht, so wie viele WWE. Also war in den 80er, 90ern WWF-Mann, gerade im Schatten von Hulk Hogan und auch storyline-mäßig sein Freund, dann rüber zu WCW und dann wieder rüber zu WWF. Und wie gesagt, hat das dann ja noch ein paar Jahre dann durchgehalten und ist dann gestorben. Bull Buchanan fand ich irgendwie vom Gimmick her richtig ganz cool. Weiß gar nicht, ob man das so heute nochmal bei WWE machen würde. Auch so ein bisschen dieses Edgige, dieses so Street-Schlägermäßig, auch ganz, ganz cool. Ich fand die auch als Tag-Team ganz gut. Natürlich technisch ein bisschen limitiert. APA, Bradshaw und Farouk. Farouk damals auch schon nicht mehr der Jüngste, ich guck mal ganz kurz, Farouk, 58er Baujahr, ja, war zu der Zeit dann auch schon 42. Und was ich interessant fand, Bradshaw bei seiner Größe und Masse, der war früher ja echt für seinen Körperbau ziemlich beweglich, fand ich. Und hat da auch ganz interessante Moves genommen. Das kam alles hier in diesem Match dann auch zur Geltung. Ein Knaller war es nicht. Ich bin da bei Roddick. Was würde ich geben? Ja, 2, 2¼. Irgendwo in dem Bereich bin ich. 2¼, 2½. Irgendwo da zwischen 2 und 2½. Ja, wohl bei 2¼, glaube ich. Da kann man mich dann festnageln. War nicht doll, aber ich fand es dann irgendwie auch nicht total ätzend irgendwie. Also war okay. Also bei mir auch. Also ich würd fast sagen, das schlechteste Match der Show, ohne dass es wirklich grauenhaft war. Da gibt es teilweise in den letzten Jahren heutzutage auch schon Schlimmeres gesehen. Also ich sag's mal so, Jey Uso gegen Jimmy Uso bei Mania waren nicht vieles besser. Match, das über wieder Gimmicks kommt, finde ich. Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und wo ich immer überrascht sein werde. Und da wird man merken, dass ich echt spät angefangen habe, in Anführungszeichen. Bradshaw ist für mich immer JBL. Das ist immer so total absurd. Ja. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn er da als Bradshaw kommt und nicht im Anzug in einer Limousine. Deswegen, das ist eigentlich so das Einzige, was ich mitnehme. So ein bisschen ein Wegwerf-Match, aber jetzt nicht grausig, muss man sagen. Also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, was Meltzer gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr wenig gezückt hat. Aber zu 2½ kann man das schon geben. Ja, ich muss sagen, war für mich auch das schwächste Match des Abends und war jetzt auch für mich uninteressant. Ich kann da eigentlich auch nicht sehr viel mehr zu sagen. Ja, dann können wir auch zum nächsten Match gehen, Rodek, denke ich. Ja, viertes Match, Hardcore-Title-Match. Crash Holly gewinnt hier gegen Hardcore Holly. Die Hardys, Saturn und Taz nach 12 Minuten 18, so wie ich sie hier stehen habe. Hardcore Holly und Crash Holly sind immer so ein bisschen aneinander geraten und Hardcore Holly hatte vorher auch mal den Hardcore-Titel logischerweise von Crash und da ging es wieder zurück, so ein bisschen hin und her. Das war damals immer so das gleiche Gefühl, hat Crash den Titel immer gehabt und viel mehr gibt's da tatsächlich nicht zu sagen, außer dass die Hardys völlig random in dem Match irgendwie erscheinen. Und ja, wenn man's mag, kommt man natürlich auch seine Kosten. Mit 12 Minuten 18 haben sie auch ein bisschen Zeit bekommen. Aber viel mehr als 2¼ Sterne würde ich hier dann tatsächlich auch nicht geben. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, ob das Absicht war damals von der Regie oder vom Produktionsteam hinten im Truck. Crash und Hardcore Holly sind mit der gleichen Musik reingekommen und ich weiß gerade nicht, wer der Ringsprecher war oder die Ringsprecherin, hat Hardcore Holly auch so angesagt, wie Crash immer angesagt wird, nämlich mit auf der Waage steht über 400 Pfund und hier ist er, Hardcore Holly. Ja. Lillian Garcia. Wer war eigentlich die Person, die zu Anfang so eine Gast-Ringsprecherin gemacht hat? Deborah. Fand ich fürchterlich. Fand ich fürchterlich. Vom Steve Austin, die Frau. Ja, boah, genau. War das schlecht. Also, vielleicht lag es am Mikro, aber... Nein, das lag nur daran, damit der gute Jerry am Kommentar seine Puppies feiern konnte. Okay. Aber, boah, ich dachte, bitte, das darf so nicht weitergehen. Also, Gott sei Dank kam dann Lillian Garcia, die hat sich auch kein Stück verändert, habe ich das Gefühl irgendwie, wenn ich die jetzt heute sehe und damals. Ich habe mal geschaut, die ist, glaube ich, auch schon Ende 50 und die Zeit konnte ihr nicht so viel anhaben. Zumindest, ja, wirkt das so. Ja, faszinierend. Also, ich bin mal gespannt, was Chris da gleich sagt. Ich fand das gar nicht schlecht, das Six-Pack-Hardcore-Match um die Hardcore-Championship. Klar, das war jetzt nicht die feine Klinge und die Spots waren so typisch Hardy-mäßig, da dieser, von dieser komischen, was das da für ein Stage, diese Kralle oder was das da gewesen sein Haken. Sollte, diese Haken. Aber ich fand es irgendwie unglaublich kurzweilig. Also, da ist immer irgendwas passiert und was Rodek sagte, der Fehler bei der Entrance, musste ich auch schmunzeln. Oh, das ist aber jetzt merkwürdig. Auch mit den Hardy Boys im Vorfeld, ja, einer von uns muss jetzt gewinnen und ich will und du willst und bla, und dann haben sie da zusammengearbeitet, mal gegeneinander. Ich fand das irgendwie ganz süß, auch Tesma im Ring zu sehen. Ich habe den irgendwie viel größer, hätte ich mir den vorgestellt. Ich kenne ja noch vom Kommentatorenpult. Also ich weiß nicht. Ich fand das tatsächlich irgendwie gut und würde hier auch 2¾ würde ich locker geben. Bin mal gespannt, was Chris sagt. Können die Mails da stellen auch gerne mal durchgehen. Ja, da sieht man, dass wir uns ein bisschen besser kennen schon, weil ich fand das auch sehr witzig tatsächlich. Ich weiß nicht, ich bin ja grundsätzlich jemand, der diese Stipulation mit diesem Titel total unlogisch findet und eigentlich grauenhaft, siehe 24/7. Aber das war damals irgendwie süß gelöst. Ja, natürlich, die Hardcore-Geschichte hat man ja damals auch ein bisschen anders und ein bisschen brutaler ausgelegt. Was heißt ein bisschen? Deutlicher. Ja, man hat hier jetzt nicht das Krasseste vom Krassen ausgepackt, du hast die Spots schon genannt, aber trotzdem genug, um dann hin und wieder mal ein bisschen das Gesicht zu verziehen. Ich fand auch hier wieder total coole Sache mit den Gimmicks, auch Hardcore Holly, der vorher Crash Holly ein bisschen zusammenpflastert, weil der ihm quasi ein Tag-Team angeboten hat oder eine Zusammenarbeit. Die Hardy ist auch zeitlos, muss man sagen. Paris Saturn, muss ich sagen, komplett verpasst und Taz kenne ich tatsächlich auch nur an der Seite von Michael Cole bei SmackDown. Aber auch eine coole Entrance-Musik bei Taz hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich finde mir sowas, also die 24/7 Championship war dahingehend eigentlich eine gute Chance, um Pay-Per-Views ein bisschen aufzulockern. Aber man hat einfach zu sehr diese Comedy-Kiste reingepackt, wo ich halt nicht abzuholen bin. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen einzigartig, weil ich fand auch Santino Marella und R-Truth in der meisten Zeit nicht witzig, wo ich wahrscheinlich sehr allein bin. Von daher ist das ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, sowas könnte man sich heute sehr gut vorstellen tatsächlich. Aber auch sowas mit diesem Hardcore-Aspekt wird man auch nicht mehr zurückkriegen. Auch süßes Finish, wie man das gelöst hat. Also ich kann mir vorstellen, dass Meltzer das komplett abgesägt hat, das Match. Ich bin hier wahrscheinlich sogar, also mir hat das wirklich Spaß gemacht, muss ich traue mich fast sagen. Ich bin sicher, also bei mir sind das glatte 3 Sterne. Also ich habe hier wirklich meinen Spaß gehabt. Ja, wäre ich auch fast gewesen, Thorsten. Ja, da hat Chris mir das schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte auch sagen, das war die coolere Version des 24-7-Titels. Weil ja, wir wechseln uns ab, Thorsten, ja, beim nächsten Matches. Nee, weil das damals auch nicht so ins Comedy-Lächerliche gezogen wurde, wie später dann bei R-Truth, der ja immer noch der Champion of all Champions ist, mit seinen über 50 Titelregentschaften. Das fand ich damals cool. Es war ein unterhaltsames Hardcore-Match, eines der besseren, ohne dass Blut geflossen ist. Das hatten wir ja nun schon beim Opener. Und ich war da eigentlich ganz zufrieden mit. Ja. Und Crash Holly, ich weiß gar nicht, er hat mit seinem Cousin dann ab und zu auch mal Storyline-Cousin, hat er ab und zu mal geteamt, aber ich glaube, die waren nie so wirklich ein festes Team. So, ganz kurz, die Meltzer-Sterne. Ich hau die ersten 3 Sterne einfach mal raus und danach kommen wir ein bisschen raten, was er immer so zu den Matches gegeben hat. Also beim Opener waren wir uns alle ziemlich dicht bei Dave. Also Chris und ich waren kurz unter 3, Roddick war kurz über 3, Dave war genau bei 3. Also da sind wir uns alle einig. Dean Malenko gegen Scotty Toto hatte ich ja schon gesagt, 4 Sterne. Und hier lag Bull Buchanan gegen den Bossman 1,75. Das ist eine typische Meltzer-Kiste. Und ich glaube, er hat auch genau, ja, die gleichen 1,75 hat er auch beim Hardcore-Match gegeben. Also Chris, du fühlst Meltzer da ziemlich gut. Das war so gar nicht seins, ja. Ja, Roddick, nächstes Match, nächstes Glück. Alright, 5. Match, Big Show bzw. Showstar gewinnt hier gegen Kurt Angle. Habe ich nicht viel zu sagen, außer dass mir das Storyline-mäßig halt ein bisschen, ja, es gefällt mir nicht. Sei mal ganz ehrlich, wir haben 3 Wochen vorher hatten wir WrestleMania und da stand Big Show noch im Main Event in einem Fatal 4-Way-Match und frühstückt jetzt hier Kurt Angle als eine Hulk Hogan-Parodie ab. Und Kurt Angle wiederum sollte ja in einem Jahr, ohne jetzt wirklich zu spoilern, aber auch noch sehr erfolgreich werden. Und das macht es für mich dann halt auch ein bisschen schwer. Das ging natürlich super schnell. 2 Minuten 35 habe ich hier stehen. Und ich denke, ja, das kannst du auch dann nicht bewerten tatsächlich. Thorsten, ich würde mal an dich weitergeben, weil du in der Vorbesprechung schon gesagt hast, na, der gute Showstar. Bitteschön. Ja, du musst auch immer alles ernst nehmen, was ich sage, ne? Das ist dann Nein, also ich sehe das Gimmick-Ding da jetzt nicht so arg schlimm. Hulk Hogan-Gimmick war ja in der Mini-Fehde, die beiden hatten, lange ging das ja nicht, war das ja jetzt auch nicht das Einzige, was er hatte. Er ist ja auch noch, ich glaube, als Velvines-Verschnitt und sonst was rausgekommen. Ja, ja. Was ich hier eher anmerken möchte, und vielleicht ist es daher auch für mich der falsche Sieger, Kurt Angle hat so ein nicht nur sein In-Ring-Talent, was ja über alle, er ist auch ein so unglaublich guter Schauspieler, wie er dann so draußen steht und du siehst, wie er so kurz vor kommen ihm die Tränen, er ist so völlig verzweifelt. Man nimmt ihm das total ab und ist da drin. Der war ein Naturtalent. Ja, habe ich auch tatsächlich nicht viel hinzuzufügen. Also damals Kurt Angle noch nicht Opa Kurt und auch nicht die Shield-Kröte, sondern eben noch, da war ja auch gerade, kam er von seinem Rookie hier, glaube ich, 99 war, glaube ich, sein Rookie. Genau, 99 war sein Rookie hier und das war so sein erstes volles Jahr bei WWE. Genau, man hat auch schon da gesehen, was da drin ist. Thorsten hat es gerade alles rausgenommen und kann ich auch nichts ergänzen. Was ich aber, ich fand es trotzdem irgendwie cool. Also ich fand es lustiger, als ich dachte. Insbesondere, also ich weiß nicht, zuerst dachte ich, die haben irgendwie ein Band eingespult, was Big Show da Hulk Hogan-mäßig von der Stimme imitiert hatte. Ich dachte, das war schon klasse, ja. Bitte? Das war schon klasse, das stimmt. Ich dachte, Hulk Hogan ist tatsächlich da. Das war ja von der Stimmlage her und von der Betonung her. Das war eine glatte Eins, ja. Sogar die Frisur stimmte. Das war also große Klasse. Und Opa Kurt hat das auch, also es war ja wirklich eine gute Miene zum schlechten Spiel gemacht. Er hat das auch sehr, sehr schön gesellt. Und fand ich also jetzt gar nicht so fürchterlich, weil ich ihm unterhalten war. Und es wirkte, und das ist auch was, wie man, was Chris gleich dazu sagt, in Bezug auf das heutige Produkt, es wirkte nicht so erbärmlich lustig gestellt, sondern es war natürlich, es sollte lustig sein. Und man hat es natürlich irgendwie auch logisch gestellt. Aber es wirkte nicht so schlimm. Es wirkte wirklich so, komm, Big Show, wir machen jetzt was draus, verkauf's uns und es wirkte irgendwie freier. Keine Ahnung, wie ich sagen soll. Big Show ja auch einer, der von denen in die Garde zählt, die Roddick erwähnt hat. Glaube ich, ein Jahr vorher rübergekommen von WCW. Damals noch als Giant unterwegs, genau. Jetzt Big Show. Also da war schon zu sehen, wer welches Auto das Rennen machen würde. Ne? Aber ja, Chris, ich bin sehr gespannt, wie du es gesehen hast. Ich habe es als so ein Auflockerungssegment, Auflockerungsmatch mitten in der Show gesehen und das hat bei mir eigentlich auch gut funktioniert, weil ich erinnere mich beim Schauen, dass ich mir gedacht habe, oh nee, also ich könnte jetzt gut damit leben, wenn das Ding irgendwie nach so unter 5 Minuten bleibt. Und das war's da. Also sie haben das wirklich so gepaced, nahezu perfektes Pacing. Deswegen habe ich damit nicht so ein großes Problem. Mit Big Show selbst habe ich mich nie wirklich anfreunden können. Mit dem Showstar nicht und mit dem Big Show, wo ich aufgewachsen nicht, war einfach nicht meins. Auch wenn ich natürlich die Athletik, die er damals hatte, respektiere. Ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo er noch so Purzelbäume und alles geschlagen hat. Die einzige Enttäuschung, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss, auch wenn das für Auflockerung definitiv gelangt hat, mit Backlash 2000, ich bin jetzt nicht so gut mit der Einschätzung, wann Prime Kurt Angle war, von wann bis wann das ging, habe ich natürlich gehofft, dass ich hier einen absoluten Kurt Angle Classic mir anschauen kann, weil so oft komme ich nicht dazu. Hat einen Monat später angefangen ungefähr. Na verdammt. Also gut, hoffentlich geht da also jemand... Kleiner Tipp, wenn du dir einen Kurt Angle Supermatch anschauen willst, Mania 21 gegen Shawn Michaels. Ja, ich glaube, das haben wir das nicht eh mal in der... Ja, haben genau. Wir. Nee, deswegen habe ich gedacht, okay, perfekt, da komme ich mal dazu, Kurt Angle Classic zu sehen, weil Thorsten hat schon richtig gesagt, Prime Kurt Angle, nicht nur in Ring, Promo, Comedy oder Ernsthaftigkeit, das volle Programm, so etwas wie er fehlt. Wir hätten es mit Chad Gable, bin ich absolut überzeugt, WWE will nicht, aus Gründen, die sie wahrscheinlich persönlich haben und das ist auch meine zweite Träne des Abends gewesen. Leute wie Kurt Angle fehlen. Unglaublicher Performer. Wirklich unglaublicher Performer. Aber für das, was das hier war, muss nicht immer sein, aber als Auflockerung hat es für mich persönlich einfach gut reingepasst. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen abhängig, wie man sich fühlt und was man zu dem Zeitpunkt gerade auch sehen möchte. Was ich noch anmerken möchte, ich finde, was dem Match auch geholfen hat, man hat gemerkt, dass Big Show Spaß an seiner Rolle hatte. Ja. Das wirkte nicht so, dass er sagt, oh Gott, ja, nur zieh das jetzt durch. Aber lustig ist anders. Na, also man merkte, er hat da echt Spaß gehabt, den Hulkster zu geben. Und was meint ihr, was hat Dave gegeben? Ich habe auch noch nicht geguckt, ich rate auch gleich mit. So einen Stern? Würde ich auch tippen. Ja, was Dave jetzt gegeben hat, weiß ich nicht. Bei mir war es halt einfach ohne Wertung, weil kurz und das konntest du nicht so richtig als Match sehen. Okay. Thorsten, hast du einen Tipp oder hältst du dich auch bei Dave raus? Ich halte mich grundsätzlich bei Sternen raus. Ach so, gut, ich nicht und tippe einen Stern und ich kann mir vorstellen, dass Dave hier einen Dutt gegeben hat. Er hat einen Dutt gegeben, ja, also keine Wertung. Dave hat null Sterne gegeben. So eine Frechheit eigentlich, aber na gut, Dave lässt sich da nicht lumpen. Ja, Roder, wir können weitermachen. Nächstes Alright, Match. Sechstes Match, TNA gewinnen gegen die Dudley Boys. Hier kann man vorweg noch sagen, dass Trish Stratus, als sie damals kam, die ist auch irgendwie nur 3 Monate vorher oder so da aufgetaucht, ist dann immer durch den Backstage-Bereich gelaufen und hat dann versucht, mit ihrem, ich sag mal, Charme, Teams zu bilden. Also einzelne Superstars zusammenzupacken und daraus ein Team zu machen. Und dann hat sie dann Test und Albert gefunden. Und die hatten dann tatsächlich ihr erstes Match erst 3-4 Wochen vorher. Am 30. März haben die ihr erstes Match als TNA gehabt und durften dann hier gleich mal die Dudley Boys besiegen. Und in der Storyline dreht es sich halt darum, dass Trish Stratus mit ihren Reizen gespielt hat, um was für ihr Team rauszuhauen. Und Bubba Ray da total drauf eingestiegen ist. Und ja, am Ende vom Match haben wir ja dann noch den Table-Spot bekommen. Der sah auch richtig brutal aus. Das sollte aber im Laufe des Jahres auch nicht das erste Mal sein, dass Bubba Ray anfängt, Frauen durch den Tisch zu hämmern. Ich glaube, man hat in dem Vorvideo sogar noch gesehen, wie Bubba Ray, na, Fabulous Moolah, glaube ich, war das. Oder May Young. May Young. Oder May, genau, May Young noch mit über 80 noch durch den Tisch gehämmert hat. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Das war schon hammerhart. Ja, und hier sieht man dann halt eben ganz klar Vince, ne? Am Ende des Matches und im nächsten Match kommt da gleich auch noch was. Und ja, summa summarum, ja, solides Match. Würde ich jetzt ja, 2-3 Viertel Sterne ungefähr geben und würde dann dementsprechend an jemanden abgeben. Bitteschön. Ich möchte kurz anmerken, der Teamname kommt wahrscheinlich, also TNA, kommt wahrscheinlich auch nicht ganz von ungefähr, jetzt nicht nur von den Namen von Test und Albert, sondern ganz vielleicht genau, auch ja, auf die Attribute von Trish gemünzt. Ne, das ist auch meinst voll du? Ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits. Der Vince hat da bestimmt keine Hintergedanken bei gehabt. Vielleicht wollte die Konkurrenz schon TNA herbeifiebern. Ja, oh Gott, fürchterlich, das habe ich gar nicht gedacht. Ja, aber das ist durchaus nachvollziehbar. Das Segment mit Frauen durch an den Haaren durch den Ring ziehen und durch den Tisch knallen, wäre heute schwierig, aus mehr als nachvollziehbaren Gründen. Das geht so schlicht natürlich nicht mehr. Und auch wie Bubba Ray dann so damit umgegangen ist. Ich fand es ganz putzig, wie er dann davor im Match, vor dem Match da vor dem Monitor stand und ganz hin und weg war. Und der arme Devon dann sagte, komm, wir müssen jetzt hier Testify und so raus. Und der arme Bubba wusste gar nicht, was los war. Das ist Attitude-Ära, ne? Und das altert, wie gesagt, nicht so gut. Und ja, wrestlerisch, also es war so ein typisches Attitude-Era-Match von der Qualität. Dass hier Bubba Ray und Devon verlieren, die Dudley Boys, war eigentlich egal, weil der 3D kam ja dann auch noch. Alle waren dann ganz glücklich und dann eben auch noch der Move gegen Trish durch den Tisch. Ja, wrestlerisch war es jetzt nicht die Offenbarung. Ich fand es schwächer als den Opener. Ich würde so 2¼, 2½ irgendwo da würde ich geben. Chris oder Thorsten, mir ist egal. Ich denke, das ist so ein bisschen eines der größten Beispiele, was vielleicht so die Attitude Era, wie du schon gesagt hast, ausgemacht hat. Ja, das war tatsächlich zu sehen. Aber was ich hier ganz interessant fand oder gut auch fand, klar, wenn man das ein bisschen anders macht, der Payoff. Die Fans natürlich haben hier auf das eine gewartet, nämlich dass Trish durch diesen Tisch fliegt. Und ich denke, das hat man eigentlich ganz gut gemacht bei WWE, dass man ihnen es eigentlich so am Anfang angeteased hat, dass man es verwehren wird. Sie kamen immer wieder davon, sie haben verloren. Und dann gab es diesen Payoff auch. Ich denke, das schafft WWE irgendwie in letzter Zeit nicht so wirklich, dass man mit Midcard-Fäden einen Payoff schafft bei einem Pay-Per-View. Weil wir haben zu viele tote Matches, finde ich, heutzutage. Also, keine Ahnung, ich glaube, wir haben über so ähnlich, also das erste Beispiel, das mir einfällt, ist Stephanie Vaquer gegen Nikki Bella. Es ist eine tote Fehde, ja, weil du einfach keinen Payoff hast. Und hier, unabhängig davon, dass es diesen Payoff heutzutage nicht mehr geben wird oder sollte, WWE schafft es auch nicht in einer anderen Weise, sowas zu kreieren. Und das fehlt für mich bei Pierlis enorm. Und das ist das, was mir hier aufgefallen ist tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich, als ich TNA gehört habe, habe ich mir so gedacht, oh damn, gab es Total Nonstop Action zu dieser Zeit noch gar nicht? Oder waren sie einfach nicht groß genug, wo Vince halt irgendwie daran denkt, dass man da vielleicht irgendwie die Konkurrenz stärken könnte, wie auch immer. Das war das Erste, was ich daran gedacht habe, so, oh damn, Vince lässt das zu, wo es ja TNA da schon damals gab, aber gut. TNA gab es erst seit 2002. Ah, okay. Ebenso wie ROH, die sind erst knapp 2 Jahre später. Okay, dann ist das obsolet, genau. Aber interessant auch, Chris, kannst du mal eingreifen, bevor ich Thorsten gleich das Wort gebe. Ich glaube, den Payoff, den du angesprochen hast, in dieser Form, hätte es, glaube ich, nicht mal gebraucht. Weil, klar, es ist so typisch Attitude-Ära, aber Stichwort Profil in der Midcard und Nikki Bella und Stephanie Vaquer, tote Fehde. Die Dudley Boys als Midcard-Team für das, was sie waren, du hättest eine andere Art von Payoff da auch einbauen können. Ja, du hättest einfach auch sagen können, dass das Bubba Ray sich jetzt von ihr, nein, ich finde dich doof, und dann hätte er die Verehrer von ihr da durch den Tisch gehauen oder so. Das hätte man ja alles anders machen können. Aber die Midcard-Leute hatten eben einfach Profil, was du schon sagtest, das Gimmick. Ne? Das war das, die waren over, die haben was verkörpert. Stichwort Einheitsbrei und so weiter. Das waren Teams mit Ecken und Kanten, und jeder hatte sein Gimmick, das auch ein Stück weit over war. Heute sind es einfach Mitkader, die austauschbar sind. Und deswegen meinte ich eben, diesen fragwürdigen, heute nichts mehr zu bringenden Payoff auch nicht gebraucht. Die Dudley Boys hätte damals genau so wie heute auch jeder. Guck mal, die Dudley Boys, jeder kennt die Dudley Boys. Ja, also wenn man sich ein bisschen mit Wrestling beschäftigt. Und das finde ich eben so interessant, dass das heute so gar nicht mehr geht. Mhm. Eklatant leider tatsächlich. Also das ist so ein Riesenloch eigentlich, was gerade übrig geblieben ist. Vor allem schon die letzten Jahre bei WWE. Ja, so abschließend zu dem Match. Ja, war jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde, man hat hier schon, auch schon bei Backlash 2000, so langsam so die Anfänge gesehen, was dann die Hoch-Ära der Tag-Teams werden sollte, mit dann Edge und Christian, den Dudleys und den Hardys, und alle haben schon ihre Gimmicks gehabt, Tische, Stühle, Leitern, ne, und das sollte dann ja ein paar Jahre später in den TLC-Matches kulminieren. Auf jeden Fall, und der, wie gesagt, also dieser Pay-Per-View ist wirklich prädestiniert für die Zeit damals, ist so viel passiert in dem Jahr. Und würde ich sagen, ich komme einfach mal zum nächsten Match. Ist das okay für euch? Gerne. Okay, 7. Match geht um die European Championship von Eddie Guerrero, der im Vorfeld erstmal in der Limousine sitzt, kriegt dann gesagt, ja, hier Eddie und so, du hast jetzt dein Match. Oh ja, okay, ich bin ja gar nicht angezogen. Fährt dann rein. Ich weiß gar nicht, ob er vorher schon mal mit dem Lowrider reinkam. China war da dementsprechend das Valet von Eddie Guerrero und die Mamacita. Und S.A. Rios, ich glaube, der ist auch wirklich erst ein paar Monate vorher gekommen, beziehungsweise hieß er da noch anders. Er hatte Lita dabei, und man wollte nicht, dass Lita Eddie Guerrero irgendwie wieder den Titel kosten kann und was. Und deswegen hat man sie mitgenommen. Und im Februar hat Guerrero den Light Heavyweight Titel gegen Dean Malenko dann verloren. Das ist ganz interessant gewesen. Also da schließt sich auch wieder der Kreis mit den Radicals, wo ich eben mal von gesprochen habe, und ist dann halt dann dementsprechend European Champion geworden. Und ja, das Match mit, ja, auch wieder 8 Minuten 38, ich glaube, die Zeit hatten wir jetzt auch schon zweimal, war schnell, Guerrero-mäßig gut, sag ich mal, und kann man auf jeden Fall locker 3 Sterne geben, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das? Für mich ist es eins von den 2 Matches, die ich persönlich fast am besten fand. Also, wie gesagt, Dean Malenko war für mich technisch das Match of the Night. Und das hier, wie gesagt, 8,5 Minuten, das ist jetzt nicht so, und auch European Championship und Essarios, dann auch jetzt nicht die erste Geige, natürlich dann mit China, am Ende klaut Lita ihr dann die Klamotten und dann steht sie da nackt, halbnackt im Ring. Sieht man eigentlich auch, wo da Vince wieder vorhatte, was er da wollte. Aber ich fand das Match unglaublich frisch. Es war wie gesagt, schnell und es war technisch auch, fand ich, stark. Es war von den Moves, die sie gebracht haben, die sind auch heute noch High Risk, wo Essarios da über die Ringecke rüber gehüpft ist. Das machen ja heute, wie Montez Ford macht das heute teilweise, ne? Oder die NXTler. Das sind auch heute noch große Sachen. Und die haben sie da in 12er rein rausgeknallt, diese Moves in der kurzen Zeit. Eddie hat sich da bei diesem einen Back Body Drop fast sein Genick gebrochen, als er da in den Ringseilen gelandet ist. Generell einige Moves, boah, auch schlecht gealtert, wie man da teilweise Risiko da noch auf sich genommen hat. Aber ich fand das Match, also ich fand es richtig, richtig gut. Also ich würde hier sternemäßig locker 3,5, irgendwo da 3,5, irgendwo da. Ich fand's richtig gut. Auch jetzt, Thorsten, gleich kannst du als Zweiter nochmal ran, weil ich will dich nicht immer hinten ran haben. Aber hier muss ich unbedingt Chris nochmal hören, weil wir aus der heutigen Perspektive darauf gucken. Deswegen bin ich mal gespannt, was Chris dazu sagt. Also zunächst ist mir aufgefallen, Eddie Guerrero und Charisma, ich meine, man weiß das noch immer, aber wenn man ihn nochmal sieht, muss man sagen, war das echt, also da hat mal das Schicksal ein bisschen mehr reingehaut bei ihm, das ist ja Wahnsinn. Also wie er das gemacht hat, dieses Segment und auch wie er sich umgezogen hat und dann das Match. Auch nach dem Match, sein Blick Richtung China ja. Immer, ne? Oh, Gold! Also, ja, fantastisch. Das ist wirklich auch ein absolutes Jahrhunderttalent. Ich muss sagen, es ist von der Reihenfolge her ein bisschen bitter, aber eigentlich ist das so für mich, ich traue es mir auch nicht zu sagen. Also, ich bin da schon fast bei Match of the Night bei mir. Wenn ich den Mainer so ein bisschen für sich stehen lasse, weil der für mich auch sehr entertaining war, aber mich haben ein paar Aspekte da gestört. Essarios auch, Schande über mein Haupt, noch nie gehört. Das war das erste Mal, dass ich den jemals gesehen habe. Hat mich total überzeugt. Und der lungert immer noch bei AAA rum, habe ich gesehen. Tatsächlich? Ne? Ja, der ist noch aktiv. Allerdings unter einer Maske und bei WWE war er jetzt auch nicht so wahnsinnig lange. Genau, 1,5 Jahre nur. Okay, krass. Wahnsinn, okay. Tascha, also ich muss sagen, ich werde hier wirklich mit interessanten Informationen versorgt. Klar, sternemäßig kann ich nicht auf 4 gehen, weil es einfach auch 8,38 vielleicht zu wenig war, aber und mir hat tatsächlich Dean Malenko und Scotty Doherty aufgrund des Überraschungsaspekts dann deutlich mehr gefallen, weil von Eddie erwarte ich mir auf jeden Fall was Großes und Essarios hat jetzt auch den Anschein für mich gemacht, dass der was drauf hat. Und deswegen, ich hatte hier halt Spaß und ich glaube, es ist halt dieser Eddie Guerrero-Effekt. Es ist ein bisschen auch das Gesamtpaket mit dem Lowrider. Ich hatte hier sehr viel Spaß und das Match hat mich überzeugt. Ich weiß, dass Meltzer hier nicht mal 3 geben wird wahrscheinlich. Vielleicht, oder vielleicht auch. Schauen wir mal. Aber ich bin doch bei 3/3/4. Ja. Boah, Chris, Respekt. 2,75 hat Dave gegeben. Na, schau. Also, okay. Du fühlst den Jungen. Also, das ist echt. Also, ich habe es auch befürchtet, dass er hier unter 3 bleibt. Aber Chris, wir beide wissen, was wir haben an diesem Match. Ja. Ja, Thorsten hat das ja aus der, sag ich mal, damals Alltagsperspektive gesehen. Deswegen bin ich auch sehr auf seine Worte gespannt. Ja, damals. Dann reiß mal 25 Jahre in die Vergangenheit und frag mich, wie es mir damals gefallen hat. Aber du kannst dich ja vielleicht auch erinnern. Das ist ja immer nicht so einfach, wenn man irgendwie über 20 ist. Also ich muss sagen, es hat mir auch sehr gut gefallen, weil die beiden, also Eddie und Essarios, auch sehr gut miteinander harmoniert haben. Ich möchte aber nur kurz anmerken, weil manche sich jetzt fragen, was hatten Eddie und China da miteinander zu tun? Ja, ich glaube gar nicht so lange vorher ist China halt der Latino-Heat von Eddie erlegen und wurde seine Mamacita. Ne, das ging dann auch eine ganze Zeit. Und das war jetzt so gerade drin. Die beiden kamen ja zu Beginn, die Geschichte, wo du gesagt hattest, hier, Eddie, seh mal zu, du hast jetzt ein Match. Da kamen die beide gerade storyline-mäßig irgendwo von einem Abschlussball, von einem Prom. Eddie im Tuxedo, im Smoking und China daneben im Abendkleid sozusagen. Und so sind die dann halt auch zum Ring. Und ich fand das sehr erstaunlich, dass Eddie ist ja der professionellste Wrestler aller Zeiten. Der fährt mit seiner Angebeteten zum Abschlussball und hat trotzdem seinen Titelgürtel und seine Armpads im Kofferraum. Ja, ist immer dabei. Ja, genau. Ja, eben. Ja, aber ansonsten, also Eddie, immer Gold. Ich finde auch das Schlusssegment, wo Lita dann da China das Abendkleid, wie du es genannt hast, ausgezogen hat. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt in so eine Vince-Richtung gehen sollte wie im Match davor. Ich denke nämlich, dass es eher in eine professionellere Richtung gehen sollte. Da China an sich hat ein bisschen rumoperieren lassen und dann im November desselben Jahres tatsächlich auf dem Playboy-Cover war. Ich denke, das hat damit was zu tun, dass man das dann da schon mal so ein bisschen inszenieren wollte. Ja, man muss allerdings auch sagen, dass sie ja dann auch nicht mehr allzu lange bei WWE oder WWF geblieben ist. Sie hatte ja dann im nächsten Jahr bei Mania ihr letztes Match und hat da, ich glaube, Ivory um die Women's Championship besiegt und danach war sie dann weg. Ja, leider. Was ich da auch dachte, zwei Sachen. Ich habe ja schon gesagt, wie China und Eddie nach dem Match da interagiert haben. Ich fand es einfach großartig, wie Eddie sie so angeschmachtet hat und sie, nein, geh weg. Und zweimal hat sie ihn weggetätschelt. Also hau ab. Und dann konnte sie ihn dann wohl doch nicht so richtig erlegen. Und dann meinte sie auch, komm, guck mich mal alle an. Zuerst war das ja so unangenehm. Er wollte sie mit dem Gürtel auch bedecken und so. Also das kannst du, wie gesagt, heute in keiner Weise mehr bringen. Aber was Eddie damals da schon, sag ich mal, charismatisch draus gesellt hat, fand ich großartig. Und ich dachte auch so, ja, alles klar, jetzt wo man China mal sieht, also Playboy und so, hast du ja schon angesprochen, Rodek, dachte ich auch so, Hunter, alles klar. Und bezeichnenderweise ging danach Backstage die Kamera sofort auf Hunter, der Steph auf dem Schoß hatte. Und ich dachte, du Ratte. Also, ja, ja. Dass China dann da auch gegangen ist, dürfte Gründe haben, über die man sich dann, glaube ich, auch jetzt nicht allzu viele Gedanken machen musste. Und es ging ja mit ihr dann auch leider nicht gut aus, mit der guten China. Aber da dachte ich auch so, ja, Hunter, also das ist auch eine Facette, über die man auch mal, ich muss jetzt nicht drüber reden, aber die man einfach sich mal vergegenwärtigen kann, nicht muss, ne, aber kann. Aber das kam mir dazu noch. Also China wird im Ring gezeigt, halbnackt und dann die Kamera rüber zu Hunter, der Steph auf dem Schoß hat. Ich weiß gar nicht, wann die da irgendwie die Wechselphase hatten. Kann auch nicht ewig vorher gewesen sein. Dass sie mit Hunter sich vereint hat, also zusammengekommen ist, storyline-mäßig, das war, glaube ich, ein paar Monate vorher bei Armageddon 99. Da ist sie dann gegen ihren Vater geturnt. Man hat ja gesehen, wie lange das jetzt gehalten hat. Und was wir gar nicht gesagt haben, Steph war zu der Zeit WWF Women's Champion. Steph, die hochprofessionelle Wrestlerin. Ja, das ist ja auch so eine Frechheit. Wie war das eigentlich? War zuerst Hunter und Steph on-air und dann kam es private oder war es? Ich glaube, erst on-air, ne? Ja, genau, ja. So war es. Genau, und dann waren die sogar, da war doch Hunter auch mit China erst noch zusammen, nach allem, was ich gehört habe, ne? Steph hat Hunter China ausgespannt. Ja, so wurde es dann berichtet. Genau, und das ging noch ein Jahr und dann hat China das dann rausbekommen. Und storyline-mäßig hat Stephanie vorher Test geheiratet und Triple H hat die Hochzeit gecrashed und daraus ist dann das McMahon-Hemsley-Regime entstanden und hinterher dann die On-Air-Beziehung und danach privat 2003 geheiratet. Ja, das Segment Hochzeit gecrashed und Steph entführt geht heute auch Richtung juristische Grenzbereiche, will ich mal sagen. Das kann man heute auch nicht mehr im Fernsehen bringen. Intoxicated und dann irgendwie zum Burgerladen da irgendwas bestellt. Ich weiß nicht, das kann ja auch nicht sein. Das war kein Burgerladen, das war ein Drive-in-Chapel-Schalter. Da haben sie geheiratet. Ah, genau. Ja, noch krasser. Und Steph war vollkommen weg vom Fenster, glaube ich. Und das war so, ja, und Trips sah dann saß am Steuer und hat so sie dann so, ja, ich würde ihn auch heiraten, so, dass die Dame am Drive-in-Schalter das nicht sieht und die hat das dann durchgefunden. Damit war er dann der Ehemann. Das kannst du, das sagt auch so viel, also über die Ära ausfindig damals. Also ist nicht alles Gold gewesen, was glänzt. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das Gefühl, Rodek, dass jetzt dein Match of the Night kommen könnte. Ja, das Gefühl täuscht dich ein bisschen. Ah, okay. Wobei das Match natürlich sehr, sehr stark war. Match Nummer 8, vorletztes Co-Main Event. Chris Benoit gegen Chris Jericho um die IC Championship. Jetzt muss man dazu sagen, mit diesem Pay-Per-View hat die Fehde der beiden gerade angefangen. Dann gab es noch ein Match bei Judgment Day und ein Match beim SummerSlam, auch mit Stipulations. Ich glaube, beim Judgment Day war das ein Submission-Match und beim SummerSlam ein Two out of Three Falls, glaube ich. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und da haben die beiden doch schon sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, was da alles möglich ist, was die für eine gute Chemie zusammen haben. Die haben 15 Minuten Zeit bekommen, was gemessen an der Zeit, die wir sonst auf der Karte hatten, wirklich sehr viel ist. Haben richtig einen rausgehauen und da kann man ganz bequem 4,25 Sterne auch geben. Eine Storyline gab es vorher leider nicht, weil es halt, wie gesagt, damit hat die Feder angefangen. So, jetzt Thorsten, jetzt wollen wir dich nicht hinten. Jetzt bist du mal hier. Ja, danke. Also ich bin zwar nicht der Rudek, aber mein Match of the Night war es. Und ich erinnere, also kann nur unterstreichen, was er gesagt hat. Und ich erinnere mich auch noch gerne, ich weiß gar nicht, wie ein oder zwei Jahre später hatten die beiden beim Royal Rumble noch ein sehr geiles Leitermatch um den Titel. Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut umgehauen hat, Chris Benoit. Jetzt mal nur aufs Wrestlerische beschränkt. Meine Güte, war der gut. Also ich glaube, der konnte auch alle Stile. Also egal was, der war ja auch überall. Der war in Japan, der war in Europa, der war in Amerika und der konnte, glaube ich, auch so ziemlich alles. Hat man hier auch gesehen. Der war ja auch, da war kein Gramm Fett dran, durchtrainiert ohne Ende. Wir wissen ja nun auch, warum. Aber verdammt war das gut. Jericho, ja, ich weiß gar nicht, wie lange war Jericho zu diesem Zeitpunkt schon bei... 99. Ja, auch ein Jahr, ein paar Monate vorher erst. Ne? Also auch rübergemacht von WCW zu WWE. Hat da auch schon angedeutet, was er kann. Auch sein Theme-Song war in der Form damals schon da. Hat nur leichte Variationen erfahren in den Jahren danach. Mic-Work war stark. Es war für mich ein Standard-Jericho-Match, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Und Benoit, ich fand, Benoit hat nicht das gezeigt oder zeigen dürfen oder was auch immer, was er dann später noch rausgeknallt hat an Matches. Der war ja so unglaublich gut. Chris Benoit, ja auch einer, der von WCW rübergemacht hat. Auch, wann ist er rübergegangen zu WWF? Auch 99. Ja, ja. Oder? Also Saturn, Guerrero, Benoit und Malenko sind alle vier zusammen rübergegangen und Jericho war ein paar Monate vorher. Das war so der die Welle als erster losgetreten hat. Und weil, wenn man mal Crowdpop mitbekommen will, schaut euch bei YouTube das Debüt von Chris Jericho an. Er hat ein Segment von The Rock gecrushed. Oha. Na, das schaut euch mal an, wie da, das war dieses ominöse Y2J, was hängt. Weil Millennium, das war ja Countdown. Ja, Millennium, ja, Countdown, ne? Das Jahr 2000-Problem, oh Gott, was ist das? Ne? Und schaut euch das einfach an, das war bei einer Raw, da ist wirklich nicht zu viel gesagt, das Hallendach ist weggeflogen. Okay, da gucke ich gleich mal rein. Faszinierend. Bei diesem Match, wie gesagt, Jericho gut, Benoit nicht so gut, wie er eigentlich ist, finde ich. Hat aber trotzdem gezeigt, was er kann. Sternemäßig, 3,5, 3,75. bin ich, Chris. Der Grund, warum ich dieses Match nicht als Match of the Night sehe, ist einfach derjenige, dass ich, als klar war, dass das stattfinden wird, zu große Anforderungen hatte. Das ist ja im wahrscheinlich Wrestling-Spektrum eines der Traummatches und natürlich beide in einem Alter, wo man auch gutes Match, ein großartiges Match erwarten darf. Ist für mich einfach nicht irgendwie der Funke übergesprungen. Da können beide viel mehr, haben sie offenbar auch zeigen sollen noch. Ich bin grundsätzlich auch kein Fan von DQ-Finish, auch gleichwohl dieser hier wirklich toll durchgeführt wurde, weil ich es am Anfang auch nicht so wirklich gecheckt habe, was passiert ist. Und dann in einer Wiederholung hat man gesehen, haben sie das wirklich perfekt gemacht. Muss man auch sagen, Benoit nimmt halt diese Dinge immer ziemlich krass. Müssen auch nicht darüber sprechen, was dann passieren sollte, aber ich kann nicht ohne zu sagen, dass ich auch bei Chris Benoit ein trauriges Auge da, also Tränchen vergießen musste. Das ist von Wrestling-Aspekt, von Grit, von Aggressivität, sollte niemand mehr an ihn herankommen und wird auch niemand mehr. Das ist pures Wrestling. Unglaublich technisch. Also auch etwas, was fehlt mir. Wenn der Crippler Crossface, der ist drinnen und du merkst, du glaubst, dass der aber nicht mehr atmen kann. Großartig. Also was man hier an technischen Wrestlern sehen durfte, ist magisch. Und ja, ich bin aber gleichwohl locker bei 3,5 Sternen. Also das war schon ein klasse Match. Was man dazu noch sagen muss, beziehungsweise im Hinterkopf braucht, ist, du brauchst ja noch eine Steigerung innerhalb der Matchpaarung zwischen Jericho und Benoit. Deswegen ist man hier das DQ-Finish gegangen. Wie gesagt, die Fehde hat da gerade erst angefangen und die Matches, die dann danach noch kamen, wie gesagt, da will ich nicht spoilern, die stehen dem aber in nichts nach, tatsächlich. Also sehr stark, sehr starke Fehde. Glaube ich, dass da noch ein draufgelegt wurde. Ich habe gerade überlegt, Chris, an Benoit, da kommt man in der Form nicht ran. Bin ich, glaube ich, auch bei dir. Aber ein Worker aus der Aktualität kam mir so ein bisschen in den Sinn, den ich mit ihm tatsächlich so... Kann ich raten? Ja, rate mal. Kevin Owens? Nee, auch von der Statur her, meine ich. Ach, Statur. Von der Statur, von der Art, wie er worked und auch so dieses Grittige und wirklich krass und immer verbissen und höchstes Niveau und... Okay, dann sag ich's. Sag mal an, ja. Pack von AEW. Oh ja. Also der ist Amen. Ja unglaublich fit, unglaublich gut und unglaublich bissig. Also Pack, wenn ich sage, so ein bisschen so Adrian Neville, ne? Also so ein bisschen in die Richtung. Aber sonst wird die Luft da echt eng. Aber Neville ist ja auch unglaublich, unglaublich gut, muss man sagen, ne? So, bevor wir in das letzte Match des Abends gehen, möchte ich an der Stelle noch eine kleine Information reinstreuen, die dann eher ein bisschen traurig ist. Auf dieser Card, die wir jetzt hier haben oder die wir gerade besprechen, sind einige Wrestler verstorben und auch in relativ jungem Alter. Also der Big Boss Man zum Beispiel, der ist 41 geworden, hat es danach leider auch nicht mehr lang gemacht. Crash Holly hat auch nur noch 3 Jahre gelebt, bis 2003, ist 32 nur geworden, ist dann gestorben. Test von TNA ist 33 geworden und 2009 gestorben. Eddie Guerrero 2005, Herzinfarkt, China 46, ein bisschen länger. Und Benoit, naja, ich muss ihn erwähnen, weil er halt eben auch mit dabei ist, aber die Geschichte kennen wir ja alle. Ne? Also ist schon, wenn man sich das mal überlegt, 25 Jahre und was für ein Alter auch, also ist schon schwer traurig tatsächlich. Alright, gut. Dann kommen wir ins Main Event. The Rock gegen Triple H. Und zwar das Ganze hat damit angefangen, dass The Rock den Royal Rumble 2000 gewonnen hat. Und Triple H hat im Januar von Big Show den WWF-Titel gewonnen. So, dann gab es beim Rumble noch einen Street Fight, wo Triple H gegen Cactus Jack verteidigt hat. Und beim No Way Out, also ein Pay-Per-View vor der WrestleMania, gab es ein Hell in a Cell Match zwischen Mick Foley und Triple H um den Titel, wo Triple H dann eben auch wieder verteidigt hat. Und weil man Foley ja den Main Event Spot nicht vorenthalten wollte für eine WrestleMania, weil man da ja schon wusste, okay, das geht jetzt langsam zu Ende mit ihm, hat man ihn eben ein Pay-Per-View davor, nämlich bei WrestleMania 2000, in ein Fatal Four-Way-Match gesteckt, wo dann, wie eben anfangs erwähnt, Big Show dabei waren, Triple H, Cactus Jack und eben The Rock. Da hat Triple H dann auch wieder erfolgreich verteidigt und dann hat die ganze Fehde langsam angefangen, Fahrt aufzunehmen und dementsprechend haben wir dann bei Backlash ein Match zwischen Rocky und Triple H gesehen, wo das Ganze dann richtig durchgestartet ist und auch noch viel intensiver werden sollte, denn drei Wochen später gab es bei Judgment Day ein 60-minütiges Ironman-Match, was ich auch jedem nur empfehlen kann. Ich verrate nicht, wie es ausgeht. Und zum Match an sich, bockstarkes Match, super starke Crowd-Reaktion. Wie wir es ganz am Anfang mal besprochen hatten, bei dem Dean Malenko und Scotty Tahotti Match, es gibt so Aktionen und hier im Main Event ist auch wieder einer dabei, die damals einfach richtig gefeiert wurden, nämlich der Rock Bottom gegen Triple H, wo Shane McMahon, der Special Referee war in diesem Match, dann noch mit durch den Tisch ist. Die Crowd, die ist ja durch die Decke gegangen dabei. Und jetzt noch am Rande erwähnt, Steve Austin, der ja am Ende auch aufgetaucht ist, um den Safe zu machen und die Unprotected Chair Shots, auch wie Jared Briscoe, den, also das ist ja unglaublich, kannst du auf jeden Fall heute nicht mehr bringen. Und wo bin ich gerade stehen geblieben? Ja, helft mir kurz, wo war ich gerade? Ich habe den Faden verloren. Jared Briscoe nimmt den Unprotected Chair Shot. Ach, Steve Austin, genau. Ich war bei Steve Austin, ja, vielen Dank. Das hat mir aber geholfen. Ja, Steve Austin hat sich 99 verletzt und dann gab es so eine Storyline-Verletzung bei der Survivor Series 99, wo er laut Storyline vom Auto angefahren wurde. Und dieser Auftritt hier bei Backlash, das war der erste Auftritt nach der Survivor Series, den er da hatte. Und der nächste, bitte? Korrigiere mich, war das bei der Survivor Series 99 I Did It For The Rock? Oder kam das erst später? Das kam erst später. Du hast ja das Segment gehabt, mit, das er angefangen. Ja, weil das war ja damals auch, Austin wurde über den Haufen gefahren und alle haben sich gedacht, war das The Rock? Nee, naja, war es Rikishi. Genau, und zwischenzeitlich noch Steve Blackman, der da auch noch kurz mit rein involviert wurde in die ganze Geschichte. Naja, und ja, da haben wir dann ein bockstarkes Match bekommen, was man meines Erachtens nach gut und gerne auch wieder mit 4, 4,5. Wie gesagt, die Crowd war einfach drin, das hat alles gepasst. JR am Kommentatorenpult, wo Steve Austin reinkam und wenn überhaupt die Musik schon ertönt ist, da werden wir wieder auch bei den Entrance-Theme-Songs und auch die Kameraführung. Und auch, dass die Referees, falls das jemandem von euch aufgefallen ist, gerne Bescheid geben, haben wesentlich schneller gezählt. Allein dadurch kam meiner Meinung nach schon mehr Spannung in so ein Match. Also über die ganze Card verteilt, jetzt nicht so beim Main Event, weil da hat man auch gut gesehen, dass Shane in den 90ern ja mal Referee war. Aber die Refs, die haben schön ordentlich zügig gezählt und da hast du, also mir kam es dadurch so vor, dass man eher mal einen Nearfall gekauft hat. Ja. Ich will nicht zu viel sagen. Bitteschön. Ja, gerne Thorsten. Ja, war auch wieder schwer begeistert davon. Und was ich hier mal wieder eine Verbindung zur Gegenwart machen möchte. Backlash war eine der kleineren Shows. Würde heute ernsthaft irgendjemand damit rechnen, dass der größte Titel der Liga bei einem B-Pay-Per-View wechselt? Das würde heutzutage nie und nimmer passieren. Und die Fehde, das hat der Rudek ja eben schon erläutert, zwischen Triple H und The Rock ging quasi erst los. Und beim nächsten Event, oder hat ja mit Judgment Day schon drauf gesprochen, dieses legendäre Ironman-Match, da sollte dann ja auch ein anderer großer Name in neuem Gewand zurückkehren. Das nur so als kleiner Appetizer. Ich bin mal gespannt. Chris, mach du mal bitte. Ich will nicht immer vor dir, das ist mir auch unangenehm. Ich bin ja jetzt mal das Letzte. Ja, vielen Dank, ja. Also als dieser Main Event kam und vorüberging, kam auch die letzte Träne des Abends bei mir. Das war einfach jetzt wrestlerisch für mich nicht so die allergrößte Geschichte. Also da sehe ich, das gibt's heute besser. Ja. Soweit möchte ich auf jeden Fall gehen. Gleichzeitig ist aber nichts heute, was an diesen wirklichen Main Event rankommt. Weil du merkst von der Aufmachung der Stars, der Fans und allen möglichen, dass das der Main Event einer sehr guten Show war. Aber die heben sich nochmal herab, weil das die absoluten Topstars der Company sind. Und egal, was man über Triple H sagt, er hat seinen Platz da zu Recht auch gehabt. Ja, da, auf diesen Hügel werde ich sterben. The Rock muss man gar nicht drüber sprechen. Ja, und das, was es halt abhebt, ist einfach, dass der Titel stark war, gut aufgebaut, eine Fehde um eine Familie, die von den Fans gehasst wird, um einen Heel, der großartig aufgebaut wird. Du hast angesprochen, dieses, ich weiß nicht, war es ein Hardcore-Match gegen Cactus Jack beim Rumble? Das waren großartige Matches, die einfach auch eine starke Regentschaft aufbauen, die auf unfaire Mittel aufgebaut ist, aber die nicht so baby-unfaire Mittel, sondern wirklich, wo du denkst, ah, du, son of a gun, also JR, muss man ja auch sagen, passt perfekt dazu. Und dass sich das so schön abhebt von einer sonst schon so guten Show, ist ja für mich unglaublich. Und der Kontrast heute, also ich wüsste nicht, wie man das nochmal duplizieren kann. Also das ist ja auch eine Argumentation und eine Diskussion, die würde sehr sprengen, ob WWE überhaupt nach solchen Stars noch auf der Suche ist. Ja, aber damals hatte man es. Und Thorsten hat ja gemeint, wann wechselt der Titel schon bei einem Pay-Per-View? Ich gehe noch weiter und sage, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal wirklich einen Main Event, der beim WrestleMania so auch auftreten könnte? So, das Äquivalent wäre ja heutzutage irgendwo, wenn man jetzt die letzten Manias nimmt, Cody Rhodes gegen Roman Reigns bei Backlash. Ja, no chance. Ja, no chance. Und das, da habe ich mir gedacht, meine Güte, so, du hast gemerkt, die Fans sind drin, die Kommentatoren, die beiden Kontrahenten. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, da kann ich mein Hirn einfach nicht abdrehen, auch wenn das natürlich Sports Entertainment ist. So Special Guest Referee, der eigene Sohnemann. Und was die Rocky hat ihn schon eine verpasst. Ich disqualifiziere ihn sofort und Triple H hat den Titel. Also klar, man muss das überdenken. Man darf ihn auch nicht so weit denken, aber ich kann das nicht abschalten. Trotzdem hat einfach Spaß gemacht. Jetzt nicht per se vom Wrestlerischen, sondern von der Gesamtaufmachung. Ist schnell vergangen. Und halt Riesenpops. Also man muss auch sagen, wahrscheinlich mit The Rock und Steve Austin, weiß nicht, wie weit ich da gehen kann, sind sie unter den Top 5 aller Zeiten dieser Company? Vielleicht, ja. Man kann auf jeden Fall drüber diskutieren. Ich weiß nicht, wie lange Rocky noch blieb oder bleiben sollte, beziehungsweise Stone Cold, bis der, war der noch zwei Jahre später noch dabei? Weiß ich nicht. Werdet ihr sicher sagen können, aber von der Aufmachung her, einfach fantastisch, finde ich. Vom Wrestlerischen für mich eben nicht so gut wie die anderen beiden, die ich schon angepriesen habe. Hier bin ich wohl bei ja auch 3,5. Da, so weit würde ich schon gehen. Aber wie gesagt, für mich ein bisschen mit Shane, weißt du, wenn du einfach schnell erzählst oder ihn direkt disqualifizierst, ist es over. Aber klar, wir sind hier im Sports Entertainment. Also Stone Cold ist, glaube ich, noch, wenn ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob Fulltime noch so knappe 2 Jahre dabei geblieben und hatte sein letztes großes Match bei Mania 18. Mania 19, Entschuldigung, also noch knapp 3 Jahre. 2003 ist er gegangen und hat dann noch General Manager gemacht. Ja, Rocky ja auch, ne? 2004 ist Rocky auch gegangen. Und war hat er vorher schon so seine ersten Filmrollen, so genau. Scorpion King und so. Aber 2003, da hat man schon gemerkt, wofür ihn die Reise dann wirklich hingeht. Ja. Wie so oft bin ich auch hier größtenteils bei dem, was Chris gesagt hat. Wrestlerisch war das in Ordnung, aber auch nicht viel mehr. Also es war für mich ein typisches Hunter-Match, muss ich tatsächlich sagen. Und immer wenn ich Hunter im Ring sehe, also eine Entrance ist ja super, dass auch Steph kann ihn immer so herrlich anhimmeln und dann auch Vince im Schlepptau. Aber ich finde, immer wenn ich Hunter im Ring sehe, das ist alles gut. Präsenz manchmal sogar deutlich größer, aber ich würde es immer auf einen Satz runterbrechen. Das habe ich mal bei irgendeiner Internet-Doku gesehen. I think it's fair to call him AB-Plus-Player. Also das ist Hunter. Also er ist für mich nicht im Ansatz auf einer Stufe von Rocky, Stone Cold, auch nicht auf Cena. Da fehlt auch auf Daniel Bryan tatsächlich nicht für mich. Und klar, Geschmackssache, aber ich finde, Hunter hat viel Talent. Er hat extrem viel Ehrgeiz. Und er war zur rechten Zeit am rechten Ort und kennt die Backstage-Policy. Ja, es war auch schlau, damit Shawn Michaels abzuhängen. Also Hunter weiß, wie es funktioniert. Und deswegen sei ihm das auch alles wohl gegönnt. Und deswegen ist er jetzt ja auch bei der amerikanischen Regierung als Sportberater und hat uns ja auch erzählt, wie die Amerikaner über Weihnachten einfach wieder topfit werden. Einfach ein bisschen aktiv sein, ansonsten Weihnachten genießen. Ist ja wunderbar, also da weißt du Bescheid. So, also das zeigt auch ein Stück, wo WWE derzeit ist, aber das ist eine andere Geschichte. Trotzdem war dieses Match, obwohl es ein Hunter-Standard-Match war, by the way auch ein Standard-Rocky-Match für mich, trotzdem war es special, weil die Crowd das Ganze auf ein Level gehoben hat, was die Crowd damals eben noch hinbekommen hat. Und weil es eben diese typische McMahon-Story war. Ja, du hast dann ins großartig schlecht geschauspielert gehabt, der vorher sagte, ja, sorry, ja, Cards subject to change. Und Austin wird nicht kommen. Ja, buh, alle wussten, okay, dann wird er gleich kommen. Und ich fand das einfach süß. Es war so ein Match, das von der Match-Story lebte. Auch Chris hat schon gesagt, die Sache mit Shane ist so eine Geschichte. Ich musste zum Beispiel extrem lachen, wie Shane dann irgendwann mitten im Match, wie Ernie von Stromberg einfach sagt, nö, ich zähl einfach jetzt nicht. Hat er die Arme verschränkt, ich zähl jetzt nicht. Und Rocky wird böse und ja. Das war putzig, fand ich. Und die Crowd war drin, als Rocky da nachher gewonnen hat, die Schilder, du hast ja fast nur noch Schilder gesehen, aber im positiven Sinne fand ich das, dass man da nur Schilder gesehen hat. Riesenpop, auch als Stone Cold dann kam, auch Riesenpop. Und eine Sache, die, finde ich, wirklich nur ein kleines Detail ist, die aber möglicherweise ganz viel aussagt oder aussagen kann, ist die Party nach dem Match, wo Rocky Stone Cold ein Bier anbietet und wo Stone Cold Rocky ein Bier anbietet. Sorry, wir wollen ja auch bei der Wahrheit bleiben. Und Rocky das dann nimmt, auch gegen den Gürtel ditcht und dann das Bier trinkt. Das ist Standard. Ja, das wird WWE heute so ähnlich machen. Und trotzdem kam es bei den beiden, finde ich, ganz anders rüber, als es heute rüberkommen würde. Das ist nur ein kleines Detail, vielleicht interpretiere ich da auch viel zu viel rein, aber es war auch grenzwertig, fand ich tatsächlich. Es war hart an der Grenze zum Cheap, Cheesy, aber es war noch okay, weil die beiden einfach zu gut sind. Und es passte dann irgendwo auch. Und das würde ich heute von niemandem mehr kaufen. Von gar keinem, wirklich. Und deswegen war das so ein kleiner Schlusspunkt, der für mich sehr viel vom damaligen Produkt und auch vom Backlash-Podcast und auch von den Workern, die damals die Stars waren, in dieser Szene vielleicht zusammenfasst. Und deswegen habe ich damit meine Analyse auch beendet. Meltzer, wie gesagt, damals noch sehr, sehr geizig mit den Sternen. Er hat sowohl den Jericho-Benoit-Match als auch dem Main-Event 3,75 Sterne gegeben. Ich bin mir sicher, dass er dem Main-Event heute safe 4 Sterne plus geben würde, allein schon wegen der Pops, allein schon wegen der Match-Story. Da wäre Meltzer heute, glaube ich, irgendwie sportlicher unterwegs. Aber damals waren 3,75 Sterne eben schon richtig, richtig gut. Und 4 Sterne war das, was heute 4,5 sind, habe ich das Gefühl. Also du kannst bei allen Sternen eigentlich einen halben Stern raufpacken. Dann hast du Meltzer, wie er heute wäre. Und dann gehen die Sterne auch wieder wohl in Ordnung, finde ich, nach heutigen Maßstäben. War eine richtig, richtig runde Sache. Das, was heute nicht so rund war, haben wir angesprochen. Entschuldigung, Roddick, du hast dich schnell entmutet. Ja, wenn man jetzt sich das Endsegment anguckt, mit dem, wo Steve Austin mit The Rock angestoßen hat, dann ist das ja der Grundstein für die nächste WrestleMania, WrestleMania X7, der Main Event. Da hat das Ganze dann langsam angefangen und Triple H sich hinterher aus der Storyline rausgeschlichen, um ein bisschen was mit Jericho zu machen und so. Und ich finde, Storytelling-mäßig, wenn man mal das ganze Jahr betrachtet und auch WrestleMania X7 an und für sich, was wir oder viele von uns ja für die beste Mania aller Zeiten halten, ist das doch auch vom Storytelling und vom Aufbau her doch schon eher so ein bisschen Long-Term-Booking und ja, das vermissen wir ja heute auch, ne? Jetzt habe ich mich gerade nicht entmutet. Ja, vor allem, was du sagtest, weil es eben Long-Term-Storytelling war, dass man auf diesem Endsegment was aufgebaut hat, was du heute nicht mehr erwarten kannst oder nicht unbedingt erwarten kannst, ne? Und das lässt dann dieses Segment nochmal im anderen Licht erstrahlen, weil es eben nicht nur so ein Feel-Good-Moment war, sondern eben der Anfang einer Fehde, die sich bis zur nächsten Mania, also ein Jahr lang, gestreckt hat. Und wir reden hier nicht von zwei, gute Main-Eventer, sondern von zwei, die damit mit die Größten überhaupt waren. Wo war eigentlich der Taker? War der verletzt zu der Zeit oder? Soll ich es verraten? Ja, verrate mal. Also machen wir hier. Also ich habe ja vorhin berichtet, die Fehde von Rock und Trips ging da los. Der Taker hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, das muss auch so Ende 99 gewesen sein, hatte ein Buried Alive Match in seinem Original Undertaker-Gimmick damals verloren. Und er kehrte im Ironman-Match, das Roddick vorhin nannte, zwischen Rock und Trips beim nächsten Event bei Judgment Day als Biker-Taker zurück. Ach was, ja gut, ganz dann genau, ja, ist das. Ja, das passt ja auch. Limp Bizkit waren ja 2001 da groß mit Rollin und ja, Logo. geht sich schon aus, ne? Ja, klasse. Wir hatten eigentlich so den Plan, dass wir so, was ich, ein, dreiviertel, zwei Stunden, jetzt haben wir natürlich, wie es gehört, schon leicht überzogen. Aber das macht ja auch nichts, denn wenn wir ins Gerede kommen, dann, dann kommen wir auch ins Gerede und wollen das ja auch nicht abwürgen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Hab ja schon sehr, sehr viel gesagt. Deswegen würde ich mit den Schlussworten noch mal reihum gehen. Chris, Thorsten und Rodek, was euer Eindruck der Show jetzt rückblickend noch mal ist. Ich habe ja schon wieder viel zu viel gelabert, wie gesagt. Und dann haben wir es für heute geschafft. Bitte, lieber Chris. Es hat sich eben bestätigt, als ich die Show zu Ende geschaut habe und auch jetzt mit der Review mit euch, sind natürlich ganz andere Zeiten, die wir angesprochen haben, die Punkte schon. Klar, Sachen, die heute nicht mehr zurückkehren können, werden, aber auch Sachen, wo man sich sagt, das ist so ein kleiner Handgriff. Mein Entrance Themes muss ja möglich sein, dass da heutzutage auch so ein talentierter Mann dahinter ist und sich dabei was denkt. Ja, Wiedererkennungsmerkmal. An sich eine tolle Show, wenn man jetzt das einfach für sich stellt. Unglaublich kurzweilig. Viele Matches, Storyline, Entscheidungen, Payoffs und einfach ein Mainer, der nochmal einfach so der Deckel drauf ist. Das vermisse ich sehr, muss ich sagen. So ein richtig knackiger, schöner Main Event, wo du dich auch drauf freust. Heutzutage habe ich das leider überhaupt nicht. Also möchte auch nicht auf Cody rumreiten, aber das ist einfach nicht mehr dieses, oh man, so, wo es dich schüttelt und du denkst, oh Mann, also so eine gute Show und jetzt kommt dann noch dieser Abschluss. Also viel Trauer irgendwie trotzdem, aber trotzdem auch gleichzeitig ein schönes Gefühl, dass man sich das nochmal anschauen konnte. Und natürlich die beste verfügbare Droge der Welt, die Nostalgie. Nehme ich immer wieder gern mit. Deswegen danke an den User und schauen wir mal, wann wir da wieder zusammenfinden und was dann noch auf uns zukommt in der Nostalgie-Sektion. Ja, ich muss Chris dabei pflichten. Ein wundervolles, nostalgischer Event. Es ist klar, dass es nie wieder so werden wird, aber man kann WWE und TKO nur empfehlen, dass sie vielleicht jetzt den Bock, den sie aktuell fahren, nicht umschmeißen, aber sich vielleicht an der damaligen Zeit ein paar Hinweise geben, was gut geklappt hat und das aktuelle PG-Profil vielleicht ein bisschen nachschärfen, ein klein wenig edgier machen. Und ich glaube, das kann dann nur zuträglich sein und vielleicht auch einige der alten Fans wieder zurückgewinnen. Ja, ist auch vielen lieben Dank an den User, der Backlash 2000 vorgeschlagen hat, was das Ganze hier überhaupt erst möglich gemacht hat. Und ich gehe so weit und sage, das ist, ja doch, das ist der beste Backlash-Pay-Per-View, seitdem es Backlash-Pay-Per-Views gibt. Und ich glaube, der erste war tatsächlich 99 und das ist erst die zweite Veranstaltung von Backlash gewesen. Und wenn wir es aus der heutigen Sicht betrachten, das erste PLE nach einer WrestleMania, so, das kannst du ja schon gefühlt in die Tonne treten, ist ja eigentlich nur WrestleMania 2.0 und ja, weißt, was passiert und viel Spannung hast du da auch nicht mehr. Und diese Ausgabe von Backlash hat uns gezeigt, dass das eben nicht sein muss. Du kannst sehr wohl nach einer WrestleMania noch einen richtig guten Pay-Per-View raushauen. Und das haben sie hier sehr eindrucksvoll bewiesen. Du hattest viele verschiedene Variationen drin. Du hattest auch viele Tag-Team-Matches. Also wir hatten 3 Tag-Team-Matches. Von 9 Matches sind 3 davon Tag-Team-Matches gewesen, die jetzt auch nicht unbedingt schlecht waren. Und ergo hatten sie damals auch eine gute Tag-Division, beziehungsweise teilweise gerade noch am Aufbau. Die richtig dicken Dinger kommen ja eigentlich noch. Und technisches Wrestling, ein bisschen Comedy dabei. Und also da war für jeden was dabei. Das ist fast wie eine bessere WrestleMania 2000 tatsächlich. Vielen Dank. Ich glaube, bevor wir jetzt zum Ende kommen, sollten wir den User vielleicht auch mal bei Namen nennen. Mal sagen, der User. Es ist Leon H. 7474. Das sei dann auch mal Ehre, wem Ehre gebührt, hier kurz angesprochen. Ja, damit haben wir es geschafft. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die reingehört haben. Wie gesagt, wir nehmen es jetzt hier kurz vor Weihnachten auf, am 23.12.2025. Ich sag's ganz bewusst mit der genauen Datumsangabe, denn ich glaube, wenn man den Podcast in 1-2 Jahren mal wieder hört, wird man die Bezüge, die wir hier so ein bisschen besprochen haben, hoffentlich nicht, aber vielleicht auch in näherer Zukunft beim WWE-Produkt finden, sodass dieser Podcast, auch wenn er kurz vor Weihnachten 25 aufgenommen wurde, vielleicht auch in den nächsten Monaten weiter an Aktualität, sag ich mal, seine Aktualität behalten wird, um es mal so zu formulieren. Und dann ist es eigentlich egal, ob wir ihn zu Weihnachten oder wann auch immer aufgenommen haben. Es sei nur mal kurz hier erwähnt, ihr könnt ihn, glaube ich, auch in den nächsten Wochen, wenn ihr mögt, hören, ohne dass sich da an diesen Einschätzungen groß was ändern würde. Bleibt zu hoffen, dass WWE, es ist wohl ein vergebene Hoffnung, aber dass WWE ein bisschen was von dem, was das Produkt damals wirklich spannend gemacht hat, wiederentdeckt. Man muss ja nicht viel machen. Ein paar mehr Ecken und Kanten, ein bisschen Competition und Kampfes-Promo wieder in den Vordergrund rücken. Und dann ist das. Gut, das mit der Werbung, das werden wir wohl nicht mehr wegkriegen. Und diesen Product Placement und Sellout, das ist leider Gottes wohl so. Aber man kann auch mit dieser Rahmenbedingung einiges machen, wenn man sich auf die Wurzeln besinnt, ohne das aktuelle Produkt und das Konzept völlig über den Haufen zu werfen. Damit sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank und versuchen mal unsere klassische Verabschiedung. Und das hat in der Vergangenheit überraschend gut geklappt. Mal gucken, ob es auch jetzt klappt. Tschüss sagen der Chris. Der Thorsten. Der Rudek. Und der Andi. Genial, es hat geklappt. Bis denn. Ciao. Tschüss. Frohes Fest. Ciao, ciao.